Okay, also ich bedanke mich erstmal für die Einladung. Mein Name ist Renate Dillmann. Ich bin Journalistin. Ich arbeite oder ich fühle mich politisch der Zeitschrift Gegenstandpunkt verbunden, habe auch da an den China-Artikel mitgearbeitet und habe mich dann irgendwann entschlossen, aus Interesse an diesem Thema das Buch zu China zu verfassen und das Ganze mal ein bisschen grundsätzlicher zu beleuchten. Das heißt, die China als ein Lehrstück in mancherlei Hinsicht dort aufzurollen, als Lehrstück über alten und neuen Imperialismus, als Lehrstück über einen realsozialistischen Gegenentwurf und seine Fehler und als Lehrstück über die Geburtsstunde eines neuen Kapitalismus, der wir gerade so als Zeitzeugen beiwohnen. Ja, mehr will ich jetzt eigentlich auch gar nicht über mich sagen. Ich hoffe, dass ein paar Argumente, die ich jetzt gleich zu bieten habe, für sich sprechen. Ich finde es auch immer schön, wenn eingestiegen wird und es Diskussionen gibt. Ansonsten kann ich euch aber auch totquatschen, kein Problem. Das ist bei diesem Thema sicher ohne weiteres möglich. Die Nachfrage fällt mir gerade noch ein, was ich vergessen habe zu erwähnen. Also, wie gesagt, das Buch, was die Referentin geschrieben hat, ist dort auch erhältlich und darüber hinaus auch Exemplare der Zeitschrift Gegenstand und viele andere auch davon. Ja. Also das Thema des heutigen Abends heißt Mao und seine Erben auf ihrem langen Weg zur Weltmacht. Und zum Thema China möchte ich jetzt einfach sozusagen mal allgemein einsteigen, dass man zu knapp informiert wird über dieses Land. Das kann man heute echt nicht mehr sagen. Aber was erfährt man eigentlich? Als erstes ziemlich viel über den ungeheuerlichen Aufstieg, den das Land seit einigen Jahren hinlegt. Man wird bombardiert mit Wachstumstabellen und Exportzahlen, man kriegt Bilder der Hochhausschluchten chinesischer Großstädte abgedruckt, man erfährt, wenn Klimakonferenz ist, sowas über den absoluten und relativen CO2-Ausstoß der Chinesen und man hat jetzt gerade wieder erfahren, in welch großem Umfang die Weltwirtschaft inzwischen abhängt von dem Verhältnis USA-China, dass dieses Verhältnis einigermaßen spannungsgeladen ist und so weiter und so weiter. Erklärt wird all das eigentlich eher wenig. Und das liegt einerseits daran, dass unsere Journalisten die kapitalistische Marktwirtschaft, die ja in China Einzug gehalten hat, sowieso für der Weisheit letzten Schluss halten und im Grunde für selbstverständlich. Die Frage, warum sich die chinesischen Kommunisten 1978 zu ihrer historischen Wende entschlossen haben, das ist insofern auch gar keine Frage für Leute, denen schon immer klar war, dass die kommunistische Kritik an Kapitalismus, an Staat und Nation unberechtigt ist. Zumal alle, die das mal zu ihrem Programm gemacht haben, heute ja ganz locker als Kronzeugen dafür herhalten, dass Kommunismus vielleicht eine nette Idee ist, aber praktisch einfach nicht geht. Für diese Art der Geschichtsbetrachtung ist die Frage, was die chinesischen Führer ihrem Land seitdem aufherrschen, denn auch längst nicht so spannend wie die nach ihrem gigantischen Erfolg. Das Erste, was ich hier mal als bemerkenswert festhalten will, ist also der Maßstab, an dem ein Land da gemessen wird. Was ist das Beeindruckende? Was macht China so spannend? Sein praktischer Erfolg in der Weltmarkt- und Staatenkonkurrenz. So, und um es mal polemisch zu sagen, so banal wird also nachgedacht hier im freien Westen. Nichts macht der Befassung mit einem Land sozusagen mehr Beine, als dass dieses Land ökonomisch und politisch etwas hermacht und vielleicht sogar uns gefährlich werden kann. Und damit haben wir auch gleich die nächste Leitplanke für das Nachdenken vor uns. Das besteht nämlich in dem nationalen Wir, von dem aus China begutachtet wird. Als sei das völlig selbstverständlich, gibt es eine Art kollektive Haltung, die bei dieser Art von Länderkunde eingenommen wird. Deren Grundfrage lautet, was heißt China und sein Aufstieg eigentlich für uns Deutsche? Da also um es nochmal in Klammern zu sagen, das ist keine selbstverständliche Art, über was nachzudenken. Dass man es einfach sofort auf sich und seine Interessen bezieht. Es ist von Anfang an programmatisch sowas wie anti-objektiv. Die Titel der entsprechenden Bücher und Specials sprechen diesen Standpunkt deutlich aus. Ich kann mal ein paar zitieren. China, eine Weltmacht, kehrt zurück. Herausforderung China, das asiatische Jahrhundert. Globaler Rivale, Chinas unheimlicher Aufstieg und die Ohnmacht des Westens. Und der China-Schock, ganz berühmt von dem Handelsblatt-Journalisten Frank Sieren. Oder der Spiegel, gleich zweimal China, die unberechenbare Supermacht, China, Aufstieg zur Weltmacht und hier vor ein paar Wochen nochmal China, was will die neue Weltmacht? Was bedeutet dieses neue China für Deutschland und seine Konkurrenz auf dem Weltmarkt bzw. in der Staatenkonkurrenz? Das ist also ganz offensichtlich die angesagte Brille, durch die hierzulande jedermann gewohnheitsmäßig und übrigens auch sehr klassenübergreifend auf die Welt blickt. Klassenübergreifend für diese Art der Frage ist es völlig uninteressant, ob man ein Unternehmer ist, der gerade Billig-T-Shirts in Shanghai produzieren lässt und damit sein Geschäft macht, oder ob man ein Arbeiter ist, der hier gerade seinen Job deswegen verloren hat. Beide gucken sozusagen genau gleichermaßen auf dieses Land. Nun ist klar, dass dieser Standpunkt, China als neue und mächtige Konkurrenz wahrzunehmen, nicht nur Hochachtung vor den bisherigen chinesischen Erfolgen hervorbringt, sondern auch zu einer kollektiven Sorge anstachelt. Auch das bringen die gerade zitierten Titel eigentlich schon deutlich zum Ausdruck. Herausforderung, unberechenbar, Bedrohung, Schock. Und auch das verrät schon etwas. In dieser Welt ist es offensichtlich nicht so, dass sich der Rest der Staatenwelt und mit ihm seine Völker einfach unbefangen freuen, wenn es einem Land gelingt, Armut und Unterentwicklung hinter sich zu lassen. Man muss sich das nur mal ins Gedächtnis rufen. Jahrzehntelang hat der Westen auf das maoistische China eingeteufelt. Es soll endlich seinen Sozialismus und seine Spinnereien sein lassen. Jetzt, wo sich das Land zum Kapitalismus bekehrt hat, und nach den Erfolgskriterien dieser ihm immer ans Herz gelegten Produktionsweise ja offenbar ziemlich vieles richtig macht und entsprechende Erfolge feiert. Ja, was ist da los? Kehren Freude und Harmonie ein? Also Rückschluss, weil in dieser Welt der Marktwirtschaft und Staatenkonkurrenz jeder Erfolg auf Kosten anderer abläuft, ist ein solcher Newcomer neben allen Geschäftsmöglichkeiten, die er eröffnet, ganz offensichtlich auch Grund zur Sorge um die eigenen Konkurrenzaussichten und damit für eine immer auch latent feindselige Stellung zu ihm. Und diese Stellung, die regt das Nachdenken und Berichterstatten über China natürlich auch ungemein an, dieses Mal eben in negativer Richtung. Die Fragestellung, die lautet dann ganz generell ungefähr so: Ist der Erfolg, den dieses Land aufzuweisen hat und dem man seinen Respekt irgendwie auch nicht ganz versagen kann und will, ist der eigentlich mit rechten Dingen zustande gekommen? Die Antwort lautet, wie vorherzusehen ist, wenn man schon so fragt, nein, ist er nicht. Ja, jetzt marschieren interessanterweise eigentlich dieselben Argumente, die mal den Erfolg Chinas begründen, auf, jetzt aber mit einer eindeutig negativen Wertung. Der Produktivitätsfortschritt, der Chinas Weltmarkterfolge möglich macht, beruht dort drüben entweder auf Industriespionage oder, ja, man höre und staune, auf pure Ausbeutung. Das gibt es nämlich nur dort in China. Die Waren, mit denen es seine Devisen einheimst, ja, die sind nach allen Regeln der Kunst kopiert, gefälscht, vielleicht sogar vergiftet. Die Geschäftsmöglichkeiten, die das Land unseren Unternehmern bietet, sind, und das ist offenbar unerhört, so gestrickt, dass die chinesischen Partner dabei viel besser wegkommen. Auf Dauer haben sich die chinesischen Kapitalisten so nicht nur ihren heimischen Markt unter den Nagel gerissen, sowas ist immer eine Auskunft, also Klammer auf, dessen Eroberung hatten wir offenbar ziemlich fest für uns verbucht. sondern kommen uns jetzt auch noch auf allen Märkten dieser Welt in die Quere, Klammer auf, was offenbar eine Frechheit ist, weil die eben zu unserem Besitzstand gehören. Also all diese Beschwerden zeigen immer, von welchen Ansprüchen auf was man da alles ausgeht. Generell zielen diese Berichte auf das Urteil, Chinas Aufstieg kommt mit unlauteren Mitteln zustande. Seine Geschäftsleute, die agieren nicht kapitalistisch, Achtung, da kommt es immer zu ganz interessanten Differenzierungen, sondern sie agieren brutal kapitalistisch, frühkapitalistisch, Manchester-kapitalistisch. Zu solchen Formulierungen greift jemand, der das Prinzip aus gutem Grund ungeschoren lassen will, aber einen Vorbehalt gegen jemand vorbringt, der es erfolgreich anwendet. Vor allem wendet man sich aber mit seinem Ärger gegen den chinesischen Staat und seine KP-Führung, Hauptakteur und natürlich auch Nutznießer des rasanten Aufstiegs. Zwar ist einerseits klar, dass man es einzig und allein dieser KP zu verdanken hat, mit ihren Entschlüssen, dass die westlichen Geschäftsleute und Staaten mit China einen für sie inzwischen unverzichtbaren Zuwachs ihres Weltgeschäfts bekommen haben. Das hindert aber keinen westlichen Journalisten, genau in dieser KP ein eigentlich unerträgliches Hindernis zu sehen und entsprechend rumzuzetern. Und übrigens sicher ein ganzes Stück fundamentalistischer als diejenigen, die tatsächlich praktische Geschäfte in China machen oder die mit seiner Regierung diplomatisch irgendwas auszuhandeln haben. Mit suffisanten Unterton schlägt unsere Presse der chinesischen kommunistischen Partei, dann richtig in Anführungsstriche gesetzt, um die Ohren, dass es in ihrem Land die schlimmste Ausbeutung und sozialen Missstände aller Art gibt. Und das sagen dieselben Typen, die hier tagtäglich dem Volk vorhalten, dass sein Lebensstandard zu hoch, seine Arbeitszeit zu kurz und überhaupt seine sozialstaatliche Vollkasko-Mentalität von gestern ist. Der schlimmste Vorwurf, den man gegen die KP auf der Pfanne hat, ist allerdings der, dass diese Partei ihrem Volk das Wählen verweigert. Also diese tolle Veranstaltung gelebter Demokratie, bei der man sich immer wieder aussuchen darf, welche Figur einem die nächsten Jahre das ansagt, was sowieso feststeht. Die Geschäfte der Unternehmen und Banken müssen wieder laufen und dafür muss es unten die entsprechenden Opfer geben. Weil es das in China nicht gibt, soll sich der ganze Staat dort auf eines zusammenkürzen. Er unterdrückt, er ist das, was man hier an nichts wahrnehmen will, Gewalt gegen seine Gesellschaft. Und dieses ziemlich eindimensionale Urteil, das kann man sich dann natürlich wieder auf verschiedenen Feldern lebhaft bebildern. Beispiel Pressefreiheit, die dort mit Füßen getreten wird, und der Umgang der KP mit ihren Oppositionellen. Also da nur mal als kleine Erinnerung, wie ist eigentlich die demokratische BRD umgegangen beim Anschluss der DDR mit Parteileuten in Schulen, Unis und Verwaltungen? Und werden bei uns etwa Leute, die das System kritisieren oder gar abschaffen wollen, in Talkshows eingeladen oder dürfen in Tageszeitungen schreiben? Das zweite Beispiel, man verweist auf separatistische Forderungen und gewaltsame Unruhen der nationalen Minderheiten und die sprechen dort in China so eindeutig wie nirgends sonst auf der Welt gegen die böse Zentralgewalt. Über den Grund für diese nationalparteiliche Sicht und Berichterstattung über China, da kann und will ich jetzt hier nicht weiter nachdenken. Wer das aber machen will, und das kann ich nur empfehlen, der findet hier sicher auch auf entsprechenden Veranstaltungen dazu mal ein Diskussionsangebot. Diese ganze Art der Hetze nimmt übrigens regelrecht absurde Formen an. Weil sie unterm Strich Berichte von China diskutiert, produziert, die mit dem Land und seinem Zustand immer weniger zu tun haben. Westliche Touristen, die zum ersten Mal nach China kommen, die haben jedenfalls oft allerhand damit zu tun, das Bild, das sie von zu Hause mitbringen, irgendwie mit der Realität des chinesischen Alltags in Verbindung zu bringen. Denn der sieht im Grunde überhaupt nicht anders aus als bei uns. Nur, dass die Städte moderner und sauberer sind, das sage ich jetzt mal ein bisschen polemisch, und es nicht so viele Bettler gibt, wie auf jeden Fall bei uns im Ruhrgebiet, wo ich herkomme. Gegen diese gängige Art der China-Betrachtung will ich heute mal ein bisschen anstehen und versuchen, zwei Fragen zu analysieren. Erstens, wie sehen denn die Prinzipien aus, nach denen die Volksrepublik seit etwa 30 Jahren ihre Wirtschaft macht? Anders gesagt, was heißt das eigentlich, dass in China marktwirtschaftliche oder kapitalistische Verhältnisse herrschen? Und die zweite Frage, wie sieht das politische System in groben Zügen, das politische System der Chinesen in groben Zügen jedenfalls aus? Ich meine allerdings, dass man bei der Analyse dieser beiden Fragen nicht ganz umhin kommt, wenigstens ein paar Worte über das sozialistische Programm zu verlieren, mit dem die Chinesen nach 1949 ihre Volksrepublik aufgebaut haben. Denn es ist ja höchst bemerkenswert, dass diese neue kapitalistische Supernation China dieses Programm vor gerade mal 30 Jahren bei sich eingeführt hat und umgekehrt vor 60 Jahren erst ihren Sozialismus, dass die Entscheidung zu diesem Programm von mindestens einem Teil derselben Leute gefällt wurde, die vorher erbittert für den Sieg des Sozialismus gekämpft hatten und nach dem erfolgreichen Ende dieses Kampfs 30 Jahre lang ein sozialistisches Wirtschafts- und Staatsprogramm durchgezogen haben. Dass diese Leute zum Teil auch noch heute leben und in der KP nicht ohne Einfluss sind, überhaupt, dass sich die KP heute noch kommunistische Partei nennt, als eine der ganz wenigen auf der Welt, an all diesen Indizien zeigt sich schon, es muss sowas wie ein verbindendes Moment der 30 Jahre Sozialismus und der 30 Jahre Kapitalismus geben. Die chinesische KP, die sich 1978 zu ihrem neuen Programm entschieden hat, vielleicht sogar ohne im Einzelnen zu wissen, was sie da vorhat, aber doch im Prinzip, die muss vorher und nachher einen Standpunkt vertreten, der für sie selber sowas wie einen roten Faden bildet. Ansonsten hat man nämlich logisch nur zwei Erklärungsmöglichkeiten. A, die heutigen Kommunisten haben ihr ursprüngliches Programm verraten. Das denken in erster Linie vielleicht Leute, die sich gar nicht vorstellen können, dass an diesem Programm etwas verkehrt war und wie es deshalb eigentlich bis heute nicht verstehen, warum es von der Bildfläche verschwunden ist. So kommen die dann nämlich auf Verrat. Die logisch zweite Möglichkeit besteht darin, das Fakt schlicht zu leugnen. Beim heutigen China handelt es sich gar nicht um eine kapitalistische Marktwirtschaft, heißt es dann, sondern immer noch um Sozialismus, und zwar um den ersten erfolgreichen in der Geschichte. Das sind Autoren wie Theodor Bergmann, Helmut Peters, Rolf Berthold, die bleiben gewissermaßen einfach stur und schenken der kommunistischen Partei und ihren Interpretationen Glauben, denen zufolge sich das Land noch immer auf dem Weg zum Sozialismus befindet, nur dass dieser eben einfach etwas länger ausfällt als angenommen und kleine kapitalistische Umwege zur Erhöhung der gesellschaftlichen Produktivkraft einschließt. Tja, dieses gegenüber der offensichtlichen Realität, würde ich erstmal sagen, in China fast schon bewundernswert weltfremde Urteil, verweist übrigens darauf, dass diese Leute sich unter Sozialismus offenbar dasselbe vorstellen wie Guido Westerwelle, nur dass für den ein Albtraum ist, was sie gut finden. Sozialismus ist, wenn ein Staat sich überall dirigistisch einmischt. Wenn er das tut, dann ist es eben Sozialismus. Das Interesse, das dieser Sicht auf China zugrunde liegt, wird dabei meist sehr deutlich ausgesprochen. Man ist schlicht und einfach froh, dass es noch einen Staat gibt, der sich kommunistisch nennt und auch noch was hermacht auf der Welt. Da ist es schon fast egal, was das bedeutet. Und man meint, zumindest außenpolitisch, sowas wie einen kleinen Hoffnungsträger ausfindig gemacht zu haben. Und dafür macht man dann ohne großes Federlesens aus Chinas Konkurrenzanstrengungen auf dem Weltmarkt eine angebliche Alternative zur amerikanischen Dominanz. Übrigens, wer von mir sowas wie eine Parteinahme erwartet, den werde ich vermutlich enttäuschen. Das, was ich an der Mao-Zeit zu kritisieren habe, das spricht nämlich meiner Meinung nach keineswegs für das heutige China. Und umgekehrt ebenso, die Kritik am kapitalistischen Weg, den China eingeschlagen hat, die lässt seinen früheren Sozialismus nicht schon deswegen im rosigen Licht erstrahlen. Die Auskünfte, die ich zu bieten habe, die liegen gewissermaßen quer zu diesen Fragen. Vielleicht können sie aber auch dazu beitragen, unfruchtbare Streitereien dieser Art überflüssig zu machen. Also nochmal die drei Punkte, die ich jetzt erzählen möchte. Erstens Programm der Sozialistischen Volksrepublik nach 1949, zweitens Programm der Kapitalistischen seit 1978 und das unterteilt in A. Ökonomie, B. Staat. Wenn jetzt schon jemand was sagen will, sich aufregen will. Ja, ich stimme Ihnen weitgehend zu, was die Kritik der westlichen Medien über die Berichterstattung über China, die gelinde gesagt einseitig ist oder wenn nicht entstellt der wahren Verhältnisse in der Tasche. Ich hätte aber Zweifel an der These, die Sie vertreten, dass China die kapitalistische Marktwirtschaft oder eingeführt hat oder ein kapitalistisches Land so einfach ist. Da würde ich zwei Dinge entgegenhalten. Erstens, der Grund und Boden ist in China nach wie vor am wesentlichen Staatseigentum und auch der wesentliche Teil der Industrie. Sag mal, ich denke mal so, und das war ja das Anliegen, denkst ja auch Binks, da hat also die Chinesen sind da viel klüger, als sie in der Sowjetunion waren, da hat erkannt, auf Dauer kann ein sozialistisches Land nicht bestehen, ohne die technologische Überlegenheit des Westens zu überwinden. Und die kapitalistische Marktwirtschaft in China ist für mich eine Art großer Nepp, wie sie die Sowjetunion, also wie sie Lenin nach der Oktoberrevolution eingeführt hat. Deng Xiaoping ist auch bewusst geworden, dass die Abschottung des chinesischen Marktes von der Weltwirtschaft. Oh, bitte mal die Frage, jetzt, um das mal ein bisschen kurz zu machen. Ich möchte jetzt keinen Gegenvorwand machen. Nein, will ich ja nicht. Ich will ja nur sagen, das ist also der eine Fakt. Also ich würde es so sagen, wie welchen Weg China mal einschlagen wird, ist offen. Also vielleicht können wir das ja einfach nehmen. Sie haben jetzt eine Gegenthese formuliert, ne? Und in diesem zweiten Teil, wo ich da zur Ökonomie was sage, da können wir ja meine Argumente mal im Lichte Ihrer Gegenthese sozusagen gleich kritisch prüfen und dann hinterher nochmal drauf zu sprechen kommen. Ja, das werde ich jetzt eigentlich möchte ich noch sagen, also was die westliche und die Politik betrifft, China hat kein, und die Unterstellung imperialer Interessen der Volksrepublik China. Aber ich sage, China hat keinen Militärstützpunkt auf ausländischem Territorium, vergibt Kredite inzwischen mehr als die Weltbank, aber nicht zu den knechtenden Bedingungen, wie die Weltbank nicht den Ländern die Kredite vergibt. Gut. Und eine letzte Bemerkung, der chinesische Friedensnobelpreisträger Liu. Von dem wird nicht gesagt, dass er in der australischen Zeitung erklärt hat, 300 Jahre Kolonialismus hätte China noch gebraucht, um ein einigermaßen zivilisiertes Land zu werden. Und dessen Charta 08 verlangt die gesamte Privatisierung des Grund und Bodens in China, die Aufhebung der Verfassung und. Will das nicht weiter ausführen. Wenn jemand bei uns nur einen Satz gegen das Grundgesetz sagen würde, dann darf ich verweist und werden dann. Ja, gut, also im letzten Punkt, da gebe ich Ihnen ganz klar recht, kein Problem. Also das sehe ich auch so, dass natürlich Leute, die in dieser Art eine Systemkritik äußern, hier auch nicht gerade gut behandelt werden. Der Punkt davor, da möchte ich vielleicht auch vorwegnehmen, was zu sagen. Das war, Sie haben gesagt, die Chinesen haben keine ausländischen Militärstützpunkte und haben keine und vergeben ganz viel Kredite, mehr als die Weltbank und so. Sie sagen sozusagen humane Bedingungen. Und deswegen könnte man nicht von Imperialismus der Chinesen reden. Dann merkt man schon an diesem Argument, dass für sie Imperialismus zusammenfällt eigentlich mit der Vorstellung, man fällt über andere Länder her, man beutet andere Länder ganz brutal sozusagen aus. Da ist erst für sie Imperialismus gegeben und im normalen sozusagen Geschäftsgebaren, wenn man Handel mit anderen Ländern treibt, sich an ihnen bereichert, ihnen Kredite gibt, um die eigenen Geschäfte abzusichern, um seine Rohstofflieferungen oder seine Absatzmärkte zu sichern, da können Sie gar nicht sowas wie ein imperialistisches Interesse feststellen. Das ist halt ein eigentümlicher Begriff, ich würde sagen ein veralteter Begriff von Imperialismus, nämlich wo man eigentlich noch an sowas wie den alten Kolonialismus denkt. Das Herfallen über andere Länder, dass sich andere Länder einverleiben per Krieg und so weiter und der eigentlich noch nicht richtig verstanden hat, und übrigens würde ich rückblickend sagen, das war auch immer der Fehler der DDR bezogen auf ihren Westhandel, was für eine Wucht und was für eine Verknüpfung von Geschäft und Gewalt der moderne Außenhandel darstellt. Aber das vielleicht nur mal so als Klammerbemerkung und bezogen auf die, ist China jetzt eigentlich kapitalistisch, Grund- und Bodenfrage und so, da würde ich gern zurückkommen, wenn ich dazu ein paar Sachen ausgeführt habe. Ja, einverstanden? Also, zunächst mal ich habe es jetzt alles sehr kurz gefasst, vielleicht wird es dadurch auch unverständlicher, aber dann müssen wir das eben diskutieren. Ein paar Bemerkungen zu dem sozialistischen Gegenentwurf und seiner Fehler. Aber anfangen tue ich mit den Leistungen. Die Leistungen des sozialistischen Aufbaus, die sind bemerkenswert gewesen und keineswegs gering zu schätzen. Gemessen an dem brutal rücksichtslosen Umgang, den kapitalistische Staatswesen, speziell diejenigen, die man als Drittweltstaaten bezeichnet, und das war China zu dem Zeitpunkt natürlich auch, mit ihrer Bevölkerung pflegen, ist die volksfreundliche Politik der chinesischen Kommunisten selbstverständlich ein ungeheurer Fortschritt gewesen. Was das große sozialistische Entwicklungsland in wenigen Jahren in der medizinischen Versorgung zustande gebracht hat, bei der Bekämpfung des vorher üblichen Hungers, bei der Lebenserwartung seiner Menschen, bei der Alphabetisierung, auch wenn man das in China so nicht nennen kann, bei der Befreiung der Frauen und bei der Herausbildung eines allgemeinen politischen Bewusstseins seines Volkes, all das ist historisch noch immer ohne Parallele und wird auch so in westlichen Büchern durchaus zugestanden. Die chinesische KP ist also wirklich für ihr Volk da gewesen und sie hat sein Leben enorm verbessert. Gleichzeitig aber hat sie diese Fortschritte immer als Voraussetzung für etwas anderes behandelt, das sich für sie nicht einfach in ein besseres Leben ihrer chinesischen Menschen aufgelöst hat. Der Staat wollte für sein Volk da sein, dann sollte dieses Volk ihm das aber auch danken, und mit allem Einsatz für ihn da sein. Das Volk sollte die ökonomischen Vorgaben getreulich umsetzen und es sollte sich ganz generell dafür ins Zeug legen, das gemeinsame Projekt, das rote China, sein Aufbau oder wie immer man das genannt hat, dass das vorwärts kommt. Dieses fordernde Moment ist im Gedanken der volksfreundlichen Staatsgewalt von Anfang an im Programm dabei gewesen. Es ist also nicht sowas wie ein späterer Verstoß, Verrat, kein Ausrutscher oder ähnliches. Und dazu jetzt einige Überlegungen zu den Fehlern dieses Programms. Der erste. Das ist eine ökonomisch halbherzige Kapitalismuskritik. Die hat nämlich den Kapitalismus so ungefähr in seine guten und seine schlechten Seiten zerlegt. Entwicklung der Produktivkräfte, gut. Ungerechtigkeit gegenüber den Massen und Krisen, schlecht. Den Grund dafür, den hat man in der Aneignung des an und für sich ja schönen gesellschaftlichen Reichtums durch Private gesehen. Und die Vorstellung war, wenn das erstmal beseitigt ist, der Staat an die Stelle der bösen Ausbeuter getreten ist, ja dann wird es quasi wie von selbst eine effiziente und gerechte Produktion geben. Da hat man auch, um es jetzt mal sozusagen ein bisschen marxistisch zu formulieren, kein Problem mit Kategorien wie Ware, Geld und Gewinn gehabt. Die Idee war, endlich sowas wie eine gerechte, eine wirkliche Wertproduktion aufzuziehen, so als gäbe es Wert, Geld und Gewinn, nicht nur wegen der Konkurrenz privater Eigentümer um ihn. Also da will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, möchte aber als These behaupten, diese verkehrte Kritik am Kapitalismus, umgesetzt als staatlich organisierte Wertproduktion, die hat für die mangelhaften Resultate der Planwirtschaft gesorgt. Übrigens nicht nur in China, auch Sowjetunion, DDR und so weiter. Für die Leute hat es bedeutet, viel Arbeit, wenig gute Konsumgüter. So eine Kritik als Einwand gegen die Planwirtschaft, so es sie überhaupt gegeben hat, die ist leider nicht zum Zug gekommen. Stattdessen hat es eigentlich sehr bald und dann immer lauter eine Kritik von oben gegeben, also von Seiten der Kommunistischen Partei selber. Sie hat sich nämlich daran gestört, dass die Entwicklung der Produktivkräfte, die man doch als ungeheuer beschleunigt durch den Sozialismus erhofft hatte, dass die gar nicht so einfach stattgefunden hat. In China hieß es schon seit Mitte der 50er Jahre, wie gesagt, 49 an die Macht gekommen, Mitte der 50er Jahre, es geht zu langsam vorwärts. Ja, zu langsam im Vergleich wozu eigentlich? Im Vergleich zu dem Programm, das man unbedingt verwirklichen wollte, den Abstand zu den kapitalistischen Führungsnationen und auch der russischen Brudernation schnell aufzuholen. Ja, da an sowas wird kenntlich, ihr sozialistisches Projekt, das haben diese Chinesen in einer ziemlich unbefangenen Art und Weise immer national verstanden. Unbefangen sage ich dazu, weil Kommunismus und Nation der Sache nach ein diametraler Gegensatz sind. Dazu nur eine kurze Überlegung. Wenn es um den Aufbau einer geplanten Wirtschaft geht, in der endlich diejenigen, die den Reichtum produzieren, auch über ihn verfügen können, und wenn es um die Entwicklung der Produktivkräfte für ein solches Programm geht, ja, was sollen für ein solches Programm eigentlich Landesgrenzen sein? Es ist doch diesseits und jenseits der Grenzen, wenn man sich mal die Sowjetunion und China vorstellt, angeblich das gleiche Programm ins Werk gesetzt worden. Offensichtlich haben die damaligen Führer der kommunistischen Parteien anders darüber gedacht. Weder in China noch in der Sowjetunion wurde 1949 über einen Zusammenschluss nachgedacht. Für beide war ganz klar, dass ihr Kommunismus sowas wie eine nationale Uniform hat. Ja, wenn das so ist, dann ist es aber auch offensichtlich so, dass das Programm der sozialistischen Ökonomie im Dienst an einer jetzt eben neuen, idealen Nation stehen sollte. Mit Nationen, also übrigens da auf dem Zettel mit den Zitaten, kann man das auch ein bisschen mitverfolgen. Zum Beispiel in der Nationalhymne der Chinesen, zum Beispiel in den Zitaten, die da über den großen Sprung aufgeschrieben sind. Mit Nation ist allerdings auch ein Vergleich, ein Wettbewerb auf der Tagesordnung. Sonst macht Nation als Besonderheit nämlich auch überhaupt gar keinen Sinn. Diesen Wettbewerb kann man sich, wie die Nation selbst auch, natürlich ein bisschen anders und ideal vorstellen. Nämlich nicht als die fiese ökonomische Konkurrenz, die man so von den kapitalistischen Staaten kennt, die andere Staaten ruiniert und im Endeffekt zu Kriegen führt, sondern als sozialistischen Wettbewerb darum, wer das volksfreundlichste Programm hat, die höchsten Alphabetisierungsraten aufweist, die schönste Gesundheitsversorgung und so weiter und so fort. Das haben die chinesischen Kommunisten auch durchaus zunächst getan, bis sie dann gemerkt haben, dass so ein Programm die Welt um sie herum und auch die gerade entstehende dritte Welt herzlich wenig beeindruckt hat und die wirkliche Konkurrenz der Nationen nämlich mit Waffen und Geld geführt wird, weshalb die Amerikaner und auch die Sowjetunion da ganz anders im Spiel waren. Dass man dort bestehen muss und dass man dafür materielle Mittel braucht, das hat den chinesischen Kommunisten zunehmend eingeleuchtet. Eine Zeit lang haben sie dann versucht, genau das mit aller Gewalt hinzukriegen. Massenkampagnen. Also dafür hat Mao nämlich auf die Größe seines Volks und auf die Moral der chinesischen Volksmassen gesetzt, die mit quasi nichts anderem als ihren bloßen Händen und ihrer Opferbereitschaft für den Aufbau Chinas sorgen sollten. So eine Kampagne wie Großer Sprung zum Beispiel. Aus dem Scheitern dieser Kampagnen haben seine Parteifreunde den Schluss gezogen, dass mit Opferbereitschaft allein kein Staat zu machen ist. Ihnen ist klar geworden, so wie Sie es eben auch ungefähr formuliert haben, dass China Zugriff auf entwickelte Technologie braucht. Und man hat die eigene Planwirtschaft mit ihren Volkskommunen und Staatsbetrieben als ineffizient kritisiert. Es war also dieser Vergleich mit den kapitalistischen Staaten, in dem man sich freiwillig selbst gestellt hat, der die chinesische KP zu ihrer Entscheidung gebracht hat. Wegen der Überlegenheit des Westens wollte man seine Produktionsmethoden übernehmen. Und dazu haben sie sich dann 1978 entschlossen, China für das westliche Ausland zu öffnen. Mit der SU war man ja inzwischen verfeindet, die fiel insofern als Lieferant von Technologie aus. Und man hat gleichzeitig die eigene Ökonomie auf neue Beine gestellt. Dazu gleich mehr. Aber zunächst mal ein Fazit aus diesem Punkt. Die chinesischen Kommunisten, die wollten also erstens eine effiziente und gerechte Wirtschaft, zweitens einen volksfreundlichen Staat, der wirklich für sein Volk da ist und nicht nur für die Grundeigentümer und Unternehmer. Und drittens eine ideale Nation ohne Gegensätze im Innern, Klassen, und ohne Gegensätze nach außen. Wenn man sich das mal so überlegt, dann wollten die chinesischen Kommunisten also in allen Punkten die Ideale der Marktwirtschaft und des bürgerlichen Staats. Denn nichts anderes ist das alles. Das sind ja gar keine unbekannten Kategorien. Das sind ja genau die Worte, die man aus der Marktwirtschaft und der Bestimmung des Staats und seines Verkehrs mit anderen Staaten kennt. Versorgung, effiziente Wirtschaft, Staat für alle seine Bürger und Frieden und Entwicklung nach außen. Das haben sich ja nicht die Chinesen einfallen lassen. Das sind die Ideale, mit denen die kapitalistischen Staaten die von ihnen gemachte Politik normalerweise garnieren, legitimieren. Diese Ideale wollten die Chinesen sozusagen wirklich wahr machen. Und das ist, wenn man das ernst nimmt, sowas wie ein alternatives Staatsprogramm. Das sieht dann wirklich anders aus als im Kapitalismus und im bürgerlichen Staat. Aber andererseits ist es ein Programm, das gar nicht wirklich mit den Prinzipien von Marktwirtschaft und bürgerlichem Staat und seinem Imperialismus bricht. Das habe ich versucht ein bisschen nachzuweisen, daran, ja, wenn man eine gerechte Wertproduktion in Gang bringen will, dann hat man den Kapitalismus eben falsch kritisiert. Wenn man den Staat volksfreundlich machen will, dann hat man weder am Staat noch am Volk eigentlich was auszusetzen, schon gar nicht am Verhältnis dieser beiden. dass ein Volk immer die Basis für einen Staat ist, sondern man sagt nur, ja, dieses Verhältnis, das wollen wir mal so richtig schön gestalten. Ein Staat, der sich wirklich um sein Volk kümmert und ein Volk, was wirklich für seinen Staat auch was sein kann. Gebildet, gut ernährt, gepflegt. An allen Seiten will man immer das verbessern, aber nicht damit brechen. So, und gleichzeitig soll dieses Programm, also einer halbherzigen Kapitalismuskritik und eines Staatsidealismus, das soll auch noch das perfekte Mittel für den Aufstieg der chinesischen Nation sein. Daran haben seine Verfechter es letztendlich gemessen und daran haben sie es dann sozusagen bei allem, was sie hingekriegt haben, für zu leicht befunden. Also nochmal, ich finde es ganz wichtig an dieser Stelle, die Kritik ist nicht von unten gekommen, die hieß nicht, dieser chinesische Staat, der bringt für seine Leute nicht genug zustande, sondern der hieß umgekehrt. Die hieß, all das, was wir hingekriegt haben an volksfreundlichen Produktionen, an Verteilung, an höherer Lebenserwartung, ja, das kann es doch gar nicht sein für den Staat, den wir uns vorgestellt haben, für seine Ansprüche, seiner Konkurrenz nach außen. Und von dem Standpunkt aus hat man dann wirklich lieber seinen Sozialismus weggeschmissen, als endlich mal diese Konkurrenz, für die er gut sein sollte, zu den anderen Staatswesen sein zu lassen. Ja, und damit bin ich eigentlich auch schon bei 1978 beim Teil 2 Kapitalistische Volksrepublik. Die Kommunistische Partei, die Führung Chinas, hat sich so, also das hoffe ich, habe ich jetzt ein bisschen gezeigt, aus ihren nationalen Gründen heraus entschlossen, zu kapitalistischen Produktionsmethoden überzugehen und China für den Weltmarkt zu öffnen. Sie hat damit einen Weg eingeschlagen, den die gesamte westliche Welt für so selbstverständlich hält, dass sie gleichzeitig nicht die geringste Ahnung davon hat, was alles gegeben sein muss, damit Kapitalismus überhaupt funktioniert. Entgegen sämtlichen FDP-Vorstellungen ist Marktwirtschaft und schon gleich eine erfolgreiche Marktwirtschaft nämlich keineswegs, dass sich der Staat zurückzieht und die Kräfte des Marktes einfach so wirken lässt. Diese berühmten Kräfte, die unsichtbare Hand oder wie immer man sie nennt, die gibt es nämlich gar nicht so. Im China des Jahres 1978, als der entscheidende 11. Parteitag stattfand, sind gar keine privaten Unternehmer vorhanden, die über Geldvermögen verfügen und bereit wären, damit aus produktiven Investitionen mehr zu machen. Es ist auch nicht so, dass massenhaft eigentumslose Arme auf der Straße rumstehen und gezwungen sind, sich um jeden Preis gegen Lohn zu verdingen. Und zu guter Letzt gab es damals natürlich auch keine staatlichen Behörden und Ministerien, die gewusst hätten, was zur rechtlichen Absicherung und zur funktionellen Betreuung der angepeilten neuen Produktionsmethoden überhaupt nötig war. Und dazu jetzt meine These. Alles, was in den europäischen Ländern Resultat der von Marx mal sogenannten ursprünglichen Akkumulation ist, ich erkläre gleich, was das ist, das erzeugt die kommunistische Partei in den nächsten Jahren in ihrem Land. Also ursprüngliche Akkumulation, darunter versteht der Marx den Prozess, der zur Scheidung der Klassen in eigentumslose Lohnarbeiter und produktive Kapitalisten geführt hat. Und gleichzeitig ist das der Prozess, in dem die Geldvermögen angehäuft werden, die dann nämlich die Basis dafür sind, dass die Vermehrung von Geld, die Verwertung, die Akkumulation und so weiter immer wie von selbst weitergeht. Diese ursprüngliche Akkumulation setzt die Kommunistische Partei in Gang, indem sie die chinesischen Menschen von ihren bisherigen sozialistischen Rechten trennt. Das ist dem Inhalt nach eine gewaltsame Angelegenheit, die ich gleich näher bestimme, und indem sie die private Aneignung bisherigen Volkseigentums zulässt. Sie beendet die Abschottung Chinas vom Weltmarkt und stellt ihr Volk als Mittel kapitalistischer Bereicherung zur Verfügung. Also damit sind gemeint dann die Fabriken, die da in den Sonderwirtschaftszonen erstmal eröffnet werden durften, was bis heute sich dann ausgebreitet hat über das ganze Land. Gleichzeitig sorgt sie dafür, dass der Import westlichen Kapitals zu ihren Bedingungen stattfindet und zum Nutzen für China abläuft. Und zweitens, das, was sich die entstandene nationale Bourgeoisie in Europa und Amerika, zusammen mit den Arbeitern übrigens, als bürgerlichen Staat erkämpft hat, das versucht sie durch ein bis heute andauerndes Experiment auf die Beine zu stellen. Sie ändert sich selbst und ihren Staat der neuen Ökonomie zuliebe. Das ist der Punkt, wo ich dann ausführen werde, was das politische System der Chinesen ist. Ja, bei diesem Programm greift sie auf all das zurück, was der Kommunist Mao an Voraussetzungen in ihrem Land geschaffen hat. Die politische Einheit des Landes und natürlich, dass er die imperialistischen Mächte erstmal rausgeschmissen hatte, seine militärische Selbstbehauptung und schließlich seine wirtschaftlichen Ressourcen inklusive dem chinesischen Volk. Eine Art Masterplan zur Einführung des Kapitalismus hat sie dabei nicht gehabt. Sie hat sich sozusagen schrittweise von den Vorteilen dieser Produktionsweise überzeugen lassen. Das allerdings meiner Meinung nach ziemlich gründlich und unwiderruflich. Was sie allerdings von Anfang an hatte, das war eine gehörige Portion Experimentierfreude. Und weil sie sich möglicher Risiken durchaus bewusst war, man hat das Programm immerhin damals genannt, den Tigerreiten, vor allem ein gigantischer staatlicher Kontrollfanatismus. Ja, und die Punkte, die ich möchte jetzt noch im Einzelnen ausführen. Zu dem ersten Punkt, ursprüngliche Akkumulation. Deng Xiaoping hat seinem Volk in sozusagen schönster chinesischer Offenherzigkeit die Devise bereichert euch ans Herz gelegt. Was damit als neue ökonomische Freiheit so Schritt für Schritt in die Gesellschaft eingepflanzt wurde, das ist nichts anderes als der Zwang zur Konkurrenz. Wenn man das mal so nimmt, ganz egal, wie die Leute in China da bisher zu standen, ganz egal, wie ihnen im Einzelfall ihre Kollektive, die Pläne, die Resultate der Planwirtschaft geh- oder missfallen haben. Das hat überhaupt keine Rolle gespielt. Ganz egal auch, was sie von den neuen Prinzipien der sozialistischen Modernisierung, so hieß das Programm, in Zukunft haben. Also ob sie davon Vorteile haben oder Nachteile. Auch egal. Die neuen staatlichen Vorgaben, die haben tatsächlich alle Chinesen praktisch zu dem gezwungen, auf dieses Paradox möchte ich jetzt wirklich sehr aufmerksam machen, sie haben alle zu dem gezwungen, was in bürgerlichen Gesellschaften Freiheit heißt. Aus den vormals kollektiv organisierten und irgendwie kooperativ zusammenwirtschaftenden Bauern und Arbeitern werden Schritt für Schritt wieder lauter Privatpersonen oder private Eigentümer, denen gar nichts anderes übrig bleibt, als ihren Lebensunterhalt oder auch eventuellen Reichtum, sind ja nicht wenige reich geworden darüber, gegen und auf Kosten aller anderen zu erwirtschaften. Das ist nämlich das Prinzip oder auch die vielgelobte Vernunft der kapitalistischen Produktionsweise. So, wenn das gilt, dann entstehen im vorher egalitären China, und man kann sich ja noch gut erinnern, das war ja immer der Vorwurf an Mao, alle gleich, alle blaue Ameisen, der ist überhaupt keine Individualität zu sehen. Jetzt entstehen die neuen sozialen Klassen der chinesischen Gesellschaft. Und wir sind sozusagen Zeitzeugen eines Prozesses, der bei uns schon so lange zurückliegt, nämlich ungefähr 150 Jahre, dass uns seine Prinzipien und seine Resultate inzwischen völlig selbstverständlich vorkommen. Also die Klassen, A, die Bauern, immer noch die größte Klasse in China, sie haben jetzt die Freiheit, produzieren und selbst verkaufen zu dürfen, was sie wollen. Und damit einen gehörigen Zwang, weil sie ganz und gar zurückgeworfen sind auf das, was sie selbst verdienen. Das tun sie dann auch, nach Kräften. Ihr Wille zur Selbstausbeutung funktioniert vielleicht sogar tatsächlich besser als vorher diese ewigen Direktiven und Moralappelle der Partei. Eine produktive Landwirtschaft entsteht auf diesem Weg natürlich trotzdem nicht. Deshalb hat es in den 1980er Jahren jede Menge staatlicher Hilfe gegeben, ironischerweise weit mehr als in der sozialistischen Etappe, in der man die Landwirtschaft der Entwicklung der Schwerindustrie untergeordnet hat. Das Ergebnis, viele kleine Krattler mit immer noch ganz harter Arbeit und eine auch industrielle Landwirtschaft können das Land inzwischen locker ernähren. China ist heute schon einer der großen Lebensmittelexporteure auf der Welt, übrigens auch von Bio-Lebensmitteln, man soll es nicht glauben. Mehrere hundert Millionen Menschen sind dafür überflüssig geworden, brauchen sich nicht mehr abzuarbeiten mit harter und mühseliger Feldarbeit. Und wer das mal gesehen hat, wie das in China aussieht, der könnte denken, na Gott sei Dank. Aber das ist unter den eben jetzt geschaffenen Verhältnissen kein Grund zur Freude. Denn das heißt für diese Leute sofort, sie haben kein Einkommen mehr, sie kriegen kein Geld mehr. Obwohl das Land inzwischen von den Produkten seiner Landwirtschaft eben lässig leben kann. Also schon an sowas sieht man, dass der Zweck unmöglich der sein kann. Man will nur auf so einem kleinen Umweg dazu kommen, bessere Versorgung endlich hinzukriegen. Aber für dieses neue Problem gibt es ja eine neue Lösung. Und die heißt, kennen wir ja auch von uns bestens, Arbeitsplatzsuche. Also kommen wir zu den Lohnarbeitern. Das sind also jetzt einerseits schon diese ganz im Marx'schen Sinne von ihren Möglichkeiten, sich auf dem Land zu ernähren, freigemachten Wanderarbeiter. Aber es sind auch noch andere, nämlich die aus den Staatsbetrieben, die in denen ab den 90er Jahren auch Entlassungen erlaubt werden. Also in beiden Fällen werden da sozialistische Menschen entweder in ihren Volkskommunen oder aus ihren Betrieben freigemacht von allen Mitteln bzw. Ansprüchen an eine gesicherte Existenz. Wurscht, egal wie armselig die auch in ihren Volkskommunen und Betrieben mal ausgesehen hat. Die Reformkommunisten erklären damit, dass, was ihren Sozialismus praktisch wirklich am allermeisten vom Kapitalismus der restlichen Staatenwelt mal unterschieden hat, für überholt. Die Mehrheit der Leute muss im heutigen China um ihren Lebensunterhalt kämpfen, ohne dafür über entsprechende Mittel zu verfügen. Von dieser denkbar härtesten Erpressung wollte die sozialistische Staatsgewalt ihre Leute ja mal befreien und hatte sich selber mit ihren Plänen zuständig erklärt. Diese Zuständigkeitserklärung nimmt sie jetzt nach und nach auf breiter Front zurück. In den neu eröffneten, außerhalb staatlicher Planung stehenden Unternehmen und auch in den Sonderwirtschaftszonen, wo man also die ausländischen Kapitalisten ranlässt, gibt es keine Arbeitsplatzgarantien nach dem Modell der eisernen Reisschüssel mehr. Das war im Sozialismus zwar nicht flächendeckend verwirklicht, aber immerhin so etwas wie ein ernsthaftes Ideal. So sollte der ganze Staat mal irgendwann aussehen. Und wie gesagt, seinen Staatsbetrieben, also da auch bitte keinen falschen Unterschied zwischen normalen kapitalistischen und Staatsbetrieben machen, erlaubt der Staat seit den 90er Jahren Entlassungen, damit sie ihrer neuen Pflicht zur Rentabilität nachkommen können. Und wie alles im großen China sind das unvorstellbare Größenordnungen. 2002 waren es bereits 48 Millionen Leute, die aus den Staatsbetrieben entlassen wurden. Also auch da noch eine Bemerkung, selbstverständlich kann man auch Staatsbetriebe unter ein Prinzip der Rentabilität setzen. Das ist ja auch aus dem Kapitalismus wohl bekannt. Also in dem Sinn kann ich gar keinen Unterschied oder keinen Gegensatz erkennen zwischen ja, der Staat hat da tatsächlich noch relevante Anteile als Eigentümer an seiner Volkswirtschaft. Aber er betreibt diese Anteile an seiner Volkswirtschaft eben nach demselben Prinzip, wie alles andere abläuft. Es muss Gewinn abwerfen, sie müssen konkurrieren können mit anderen inzwischen im Land frei entstandenen beziehungsweise mit den ausländischen Unternehmen. Ja, und dann ist tatsächlich gar kein Unterschied mehr da. Also das war die erste Freiheit, man setzt die Leute frei von ihren alten Ansprüchen auf Versorgung, die sie an im Sozialismus gehabt haben. Die zweite Freiheit ist die ihrer persönlichen Bewegungsfreiheit. Die KP hebt die alte Trennung von Stadt und Land, das sogenannte Huku-System auf, das tatsächlich den Landbewohnern früher nicht erlaubt hat, in die Städte abzuwandern, sondern sich dort auf dem Land mit auf jeden Fall immer erheblich armseligeren Bedingungen zu bescheiden. Dies wird zunächst nicht offiziell, aber doch geduldet aufgehoben, sodass die auf dem Land überflüssig gemachten Menschen in die Städte wandern können und sich dort Möglichkeiten fürs Geldverdienen suchen. Und übrigens auch nur, um das mal zu erwähnen, in China wächst die Bevölkerung jährlich immer noch um 10 Millionen, trotz Geburtenkontrolle. Das heißt, auch die kommen jedes Jahr dazu, um diese Riesenmasse an Lohnarbeitssuchenden Leuten zu vergrößern. Tja, wie sieht nun ein solcher Arbeitsplatz aus, an dem man für den Fall, dass man Glück hat und einen ergattert, sein Geld verdienen kann? Seine Zweckbestimmung heißt, und das ist kein bisschen anders als bei uns, er ist Mittel dafür, Profit zu produzieren. Er ist nicht das Mittel derer, die arbeiten, sondern er ist das Mittel derer, die die Arbeit anderer mit ihrem Geld kommandieren, um selbst reicher zu werden. Und auch das hat die KP erlaubt, weil das vorher nämlich nicht erlaubt war. Die Subsumption von Arbeit unter das Diktat der Rentabilität macht sich an allen Ecken und Enden geltend, bei der Lohnhöhe, der Arbeitszeit, der Intensität der Arbeit und, das brauche ich sicher gar nicht extra zu sagen, immer gegen die Lohnarbeiter. Für was der verdiente Lohn gerade stehen muss, das ist dann natürlich gleich die nächste Frage, da sich der chinesische Staat schrittweise von seinen alten Zuständigkeiten verabschiedet, Lebensmittelpreise freigibt, kostenlose Gesundheitsfürsorge umwandelt, keine Wohnungen mehr zur Verfügung stellt. Der Sache nach stellt das alles eine enorme Härte gegenüber den Bauern und Arbeitermassen dar. Sie werden dauerhaft auf sich gestellt und müssen ihr Glück in der Konkurrenz gegeneinander suchen und sich zum Mittel am Wachsen fremden Reichtums bereit finden. Und von diesen Härten hat die KP durchaus ein Bewusstsein. Und deswegen versucht sie, dieses Programm tatsächlich sozialverträglich abzuwickeln. Das ist jetzt also kein Scheiß, kein Witz, das ist wirklich der sozusagen real existierende Zynismus. Die Freisetzung der Bauern, die steuert sie dosiert durch Preissubventionen für Agrarprodukte. Die Subventionen von Lebensmittel und Wohnungen werden nicht abrupt, sondern Schritt für Schritt abgebaut. Entlassungen aus den Staatsbetrieben wurden über viele Jahre verteilt. Viele mit Frühverrentung oder einem Zustand beendet, der Warten auf Arbeit heißt und mit Geldzahlung durch die Betriebe verbunden ist, jedenfalls wenn man Glück hat und die Betriebe in dieser Frage anständig sind. All das ändert natürlich nichts am Prinzip, dass dieses Programm die chinesischen Menschen auf Dauer zwingt, allein für sich und ihren Lebensunterhalt gerade zu stehen, ob sie dazu in der Lage sind oder nicht. Und darauf kommt es an dieser Stelle wirklich an. Wenn man die Frage entscheiden will, ist das sozusagen ein Umweg auf dem Weg in ein sozialistisches Paradies oder führt man hier ein Prinzip der Konkurrenz ein? Wie gesagt, das ist Freiheit, wie sie hier im Westen ganz selbstverständlich für unerlässlich und toll gehalten wird. und nun eben auch dort im großen China. Und es ist übrigens auch noch eine Lehre über den Sozialstaat, die man an dieser Stelle kriegt. Der Sozialstaat ist nämlich das passende und notwendige Begleitprogramm zu einer kapitalistischen Marktwirtschaft und dient dazu, die Armut, die sie eben notwendig und immer sozusagen neu mit sich bringt, nachhaltig, nützlich, bewirtschaftbar zu machen. Und deshalb heißt die klare Reihenfolge eben auch, erst Kapitalismus und seine Funktionserfordernisse und dann Sozialstaat. Also Sozialstaat wird in China eingeführt, jeweils nach den Möglichkeiten, die man dafür sieht und nach den Erfordernissen, die man dafür sieht, beispielsweise um soziale Unruhen, um denen den Boden zu entziehen und so weiter. Aus solchen schönen, sozusagen herrschaftstechnokratischen Gründen. Die dritte Klasse, Kapitalisten. Ja, woher kommen die denn jetzt in einer sozialistischen Planwirtschaft? Die hat über fast alles verfügt, was der Kapitalismus auch kennt. Geld, Ware, Gewinn, Kredit. Aber genau das, die privaten Eigentümer, die hatte sie wirklich mal beseitigt. Und jetzt fehlen sie also. Ein Teil von denen kommt sozusagen geplant auf die Welt. Das sind die staatlichen Betriebe, die der chinesische Staat als Partner für die Joint Ventures, die Zusammenschlüsse mit ausländischem Kapital, ausgesucht hat und die er richtig so systematisch bei sich fördert. Es gibt aber auch noch einen ganz schönen Teil chinesischer Unternehmer, der eher ungeplant die Bühne der Welt betreten hat. Und er tut das nicht auf Befehl der KP, dafür stammt er aber in den allermeisten Fällen aus ihren Reihen. Auch das eine kleine Ironie der Weltgeschichte. Ja, was sind das für Leute? Das sind die rührigen Genossen, die in den 90er Jahren, also der Gründerzeit des chinesischen Kapitalismus, aus dem, worauf sie irgendwie so zufällig Zugriff gehabt haben, das war mal Land, Transportmittel, wer Fabrikdirektor war, Kontakte zu staatlichen Banken hatte, oder auch Zugriff auf Leute hatte, beispielsweise auf die Soldaten der Volksbefreiungsarmee, wer aus sowas eine Produktion für die neuen Märkte machen konnte, der war einer der neuen Unternehmer. Teilweise haben sowas sogar alte Kollektive gemeinsam auf den Weg gebracht. Man liest zum Beispiel manchmal Artikel über ein sozialistisches Vorzeigedorf, was sich gemeinsam eine Fabrik zugelegt hat und dort heute Wanderarbeiter für sich arbeiten lässt und ganz gut davon lebt. Also auch sowas geht. Teilweise hat sich ein Parteifunktionär etwas für sich angeeignet, teilweise ganze Ministerien, Gewerkschaften oder die Armee sich mit Geschäftsgründung versucht. Ja, dieser Vorgang, der wird meist als Korruption bezeichnet. Und das trifft aber sachlich nicht ganz zu. Unerlaubte Vorteilsnahme durch Bestechung, das ist ja Korruption hier bei uns, die unterstellt nämlich prinzipiell eine Trennung von Ökonomie und Staat. Korruption findet ja dann statt, wenn staatliche Behörden Entscheidungen für Geldzahlungen zugunsten eines bestimmten Unternehmers zurechtbiegen. Der Witz ist aber, dass in China durch diesen Prozess, den ich gerade beschrieben habe, die Trennung von Wirtschaft und Staat überhaupt erst hervorgerufen wird. Das ist ja sozusagen der Prozess, womit der Staat eine Ökonomie und dann eben auch Unternehmer unabhängig von sich und seinem Plan überhaupt erst entstehen lässt. Also diese Klasse selbstständiger Unternehmer hat sich aus altem, staatlich bewirtschafteten Volkseigentum eben was zu eigen gemacht, was sich von da an in ihrer privaten Hand vermehren soll. Und genau so trennt sich die Wirtschaft, die es jetzt quasi neuerdings gibt in China, von dem staatlichen Kommando über sie auch erst ab. Ja, ein solcher Aneignungsprozess, der hat rechtlich den Charakter einer Unterschlagung oder eines offenen Diebstahls. Auf alle Fälle findet er in einer Grauzone halblegaler Aktivität statt. Und so etwas ist in einem Land als mehr oder weniger flächendeckende Aktion, und das war es tatsächlich in den 90er Jahren, nur möglich und ohne einen regelrechten Umsturz der bisherigen Verhältnisse, nur möglich als Tat der herrschenden Klasse selber. Nachdem sich also Deng Xiaoping mit seiner Modernisierung unter dem Motto bereichert euch durchgesetzt hat, beginnt in ganz großem Stil das, was dann später im Nachhinein, wenn an bestimmte Resultate davon nicht mehr passen, als Korruption bezeichnet wird. Wirklich, die Partei und die Staatsfunktionäre haben ihre Stellung und ihre Zugriffsgewalt genutzt für die Gründung neuer Unternehmen, die Reform der Staatsbetriebe, die Möglichkeiten der Kreditpolitik, den Immobilienmarkt, all das haben sie zur Quelle ihrer privaten Bereicherung und Eigentumsbildung gemacht. Und dann ist tatsächlich klar, dass die heutigen ökonomischen Nutznießer des neuen kapitalistischen Systems zum großen Teil eben aus der politisch herrschenden Klasse der KP-Funktionäre kommen müssen, woher auch sonst. Ja, zur Öffnung Chinas und zu seiner Weltmarktteilnahme. Also daran ist interessant, dass die Öffnung Chinas fürs ausländische Kapital nicht zum Schaden dieser Nation ausgefallen ist. Ein wirklich weltpolitisch betrachtet wirklicher Ausnahmefall. Wie es nämlich normalerweise bei Drittweltstaaten oder auch durchweg den Auflösungsprodukten des Ostblocks der Fall ist. Dass das so ist, ist ebenfalls Tat der Kommunistischen Partei. Diese Lehre ihres alten großen Vorsitzenden hat sie sich nämlich bewahrt. Sie macht sich nichts vor über die feindseligen Zwecke, mit denen Unternehmen und Staaten bei ihr anklopfen. Sie hat immer dafür gesorgt, dass erstens ihr eigener Handlungsspielraum so weit als möglich gewahrt geblieben ist. Dafür hat sie zum Beispiel keine Auslandsverschuldung zugelassen oder nicht in nennenswertem Ausmaß jedenfalls. Sie hat die Sonderwirtschaftszonen erstmal als Zonen getrennt von ihrer Restökonomie und von deren Funktionieren eingerichtet. Sie hat darauf bestanden, dass jedes Geschäft Chinesen mit ins Boot nimmt, sei es als Partner, sei es als Zuliefererindustrie, Local Content Vorschriften und sowas. Und sie hat drittens nur produktive Investitionen zugelassen, keine finanzkapitalistischen spekulativen Geschäfte, zunächst mal jedenfalls für lange Jahre, und auch ihr nationales Geld, den Renminbi, bis heute nicht voll konvertibel gemacht. Jetzt könnte man ja sagen, ja gut, sind die halt schlau gewesen, hätten doch andere auch drauf kommen können. Dass sie diese Bedingungen aufstellen konnte und dass sie trotz dieser Restriktionen, so nimmt das ja das auswärtige Kapital erstmal wahr, seit vielen Jahren die Hauptmasse ausländischer Kapitalinvestitionen auf der Welt auf sich zieht, das liegt wirklich nicht an ihrer besonderen Cleverness, sondern es liegt an einem anderen Umstand. Immerhin verwaltet sie mit China einen der letzten großen weißen Flecken auf der Weltkarte des Kapitals. Und 1,3 Milliarden Chinesen, auf die sich dieses gerne stürzen will, ja, die sind ein sozusagen unwiderstehliches Angebot, sowohl in Sachen Billiglohnland wie auch zunehmend neuer großer Markt. Und außerdem hat China es bei der Gemeinschaft der Staaten, die dieses Angebot ausnutzen wollten, nach dem Abdanken der Sowjetunion nicht mehr mit einer geschlossenen Front zu tun bekommen. Sondern da hat sich der freie Westen schon sozusagen zerlegt in lauter Konkurrenten, die sich wegen ihrer gegensätzlichen Ambitionen in Sachen Weltmarkt und Weltmacht nicht mehr zu einem gemeinsamen Handeln entschlossen haben. Also das ist zum Beispiel ganz deutlich zu besichtigen an so einem kleinen historischen Fall, Alle kennen 1989 das Massaker auf dem Tiananmenplatz. Danach hat es erstmal einen politischen und Wirtschaftsboykott der freien westlichen Staaten gegeben. Und nach nicht mal 3 Monaten haben Japan und übrigens die BRD sich als allererste da mal ganz schnell rausgelöst und haben diesen Wirtschaftsboykott damit natürlich praktisch unterlaufen. Ihnen war eben Ihre Wirtschaftsbeziehung zu dem Land an der Stelle schon erheblich wichtiger, als eine gemeinsame politische Front mit den USA aufzumachen. Anders gesagt, das alles, was ich jetzt gesagt habe, Größe des Landes, Billigkeit seiner Produzenten, Zahl seiner potenziellen Konsumenten, Konkurrenzsituation der multinationalen Kapitale und Weltmächte und dann auch noch eine Staatsführung in Gestalt einer kommunistischen Partei, die kompromisslos darauf besteht, dass die Öffnung des Landes China nutzen muss. All das, das muss schon zusammenkommen, damit einmal in der Weltgeschichte die westliche Ideologie halbwegs wahr wird, dass Auslandsinvestitionen zu nationalem Aufbau beitragen. Und das sind übrigens auch schon die Gründe dafür, warum die chinesische Systemtransformation anders ausgefallen ist und so erfolgreich anders ausgefallen ist als in der Sowjetunion. Mit vielen staatlichen Eingriffen wird der chinesische Kapitalismus eingeführt und produktiv gemacht. Und das, wenn wir jetzt nochmal an den Anfang zurückdenken, diesen staatlichen Dirigismus, den halten jetzt viele für ein Fortbestehen von Sozialismus. Und wenn das dann mal geschafft ist, wenn Akkumulation in sozusagen einem erklecklichen Ausmaß angestoßen ist, dann kriegt das die viel bewunderte Eigendynamik. Alle wollen nach China, weil dort das Geschäft läuft. Und indem sie das machen, verstärken sie diesen Effekt immer weiter. Und wenn die KP es dann schafft, ihr Land dafür zusammenzuhalten, ja, dann ist sie auch als Verwalter dieses neuen Kapitalismus Nutznießer. Und sie regiert sowas wie eine kommende Weltmacht. Das liegt schlicht an der Größe dieses Landes. So viel zu dem Rätsel am Anfang des chinesischen Aufstiegs. Und noch ein letzter interessanter Schluss an dieser Stelle. Der sture Nationalismus der KP, der ziemlich tödlich war für ihr sozialistisches Programm. Das habe ich ja versucht, ein bisschen deutlich zu machen, warum der das zerstört hat. Dieser Nationalismus erweist sich für den neuen chinesischen Kapitalismus als ganz außerordentliche Produktivkraft. Darüber könnte man vielleicht dann auch mal nachdenken, warum das eigentlich so ist. So, jetzt komme ich zu meinem letzten Punkt, politisches System der Volksrepublik. Die übliche Perspektive, das politische System des modernen China zu beurteilen, die besteht darin, es als defizitäre Abweichung von westlichen Standards zu betrachten. Damit bringt man es ganz locker zu einer Kette von Negativaussagen. Nein, China hat keine Demokratie. Mehrere Parteien gibt es nicht. Nein, Gewaltenteilung existiert nicht. Nein, die Chinesen dürfen ihre Politiker nicht wählen. Jetzt könnte man irgendwann mal meinen, das ist doch ein unglaublich dürftiger Gedanke. Man glaubt aber gar nicht, wie der seinem Gehalt nach offenbar zufriedenstellt, in welchen Formen man ihn immer wieder zu lesen kriegt. Zum Beispiel als ein, das nicht, ne, ist nicht so, noch nie, war noch nie so. In China hat es schon immer autoritäre Regime gegeben, noch immer nicht. Ja, sie sind schon ein bisschen auf dem Weg, ansatzweise doch schon. Also so kann man sowas ausspinnen. Aber immer als Ausspinnen von einer Nichtbestimmung des Systems. Warum das Staatswesen der heutigen Volksrepublik westliche Verfahrensweisen ablehnt, was es stattdessen eigentlich macht? Belanglos. Klar ist damit jedenfalls, dass die Maßstäbe, an denen man China beurteilt, ihre Heimat bei uns in Marktwirtschaft und Demokratie haben. Entweder es wird ihnen nicht gerecht, oder man gesteht ihm freundlich zu, dass es schon auf einem guten Weg dorthin ist. Etwas anderes scheint es schlicht nicht zu geben. So schwingt man sich zum geistigen Richter über das Land auf, indem man es an allen möglichen Kriterien guten Regierens misst und mehr oder weniger alt aussehen lässt. China nicht demokratisch, aber auch nicht wirklich stabil und, auch das wird allen Ernstes vorwurfsvoll vorgetragen, nicht mehr sozialistisch. China ist heute eines der wenigen Länder in dieser Welt, die sich offiziell noch kommunistisch nennen. Im Unterschied zur Sowjetunion hat es in der Volksrepublik keinen Abschied von der sozialistischen Vorgeschichte, dem großen Vorsitzenden Mao und seiner kommunistischen Partei gegeben. Die sitzt fest im Sattel, veranstaltet Parteitage und nationale Volkskongresse, zu denen nach wie vor die hochdekorierten Offiziere der Volksbefreiungsarmee kommen und die buntgewandeten Vertreter aller 56 Minderheiten. Die Partei schreibt sich auch noch 5-Jahrespläne, so als gäbe es nicht längst eine kapitalistische Ökonomie in ihrem Land. Und in ihren Parteiprogrammen, da redet sie von der endgültigen Durchsetzung des wissenschaftlichen Sozialismus, der harmonischen Gesellschaft und dass der Sozialismus sich bei ihr noch in einem Frühstadium befindet und noch ungefähr 100 Jahre braucht. Also so lange muss man dann noch abwarten, ob das echt ein Umweg ist. Ja, wie passt das eigentlich zu dem, was sich inzwischen als unübersehbar marktwirtschaftliche Realität des Landes abspielt? Jetzt kommt meine These dazu. Die Kommunistische Partei beharrt auf ihrem Machtmonopol, auch und gerade angesichts der neuen marktwirtschaftlichen Ökonomie, zu der sie diesen alten Sozialismus hintransformiert. Warum? Der Zustand ihrer nationalen Ökonomie, der erscheint ihr nämlich bei allen Erfolgen, die sie in den letzten Jahren verbucht, insgesamt noch ganz schön prekär. Die erwünschte kapitalistische Akkumulation hat, bezogen jetzt auf das ganze Land, noch immer den Charakter von Ausnahmen. Das ist nämlich eigentlich nur an der Ostküste und an einigen wenigen anderen Stellen weit gediehen. Die soziale Frage, also die Ergebnis des Bauernlegens und der Unternehmensreform, ist für die KP keineswegs im Sinne einer sicheren Kontrolle, alles in trockenen Tüchern und so, der unterworfenen Interessen geklärt. Als Resultat der Einführung der kapitalistischen Wirtschaft haben sich soziale und regionale Ungleichheiten entwickelt und damit neue gesellschaftliche Gegensätze, die die Geltung der Zentralgewalt und die Einheit des Landes, auch das hat es schon gegeben, dass Provinzen sich da gegeneinander abgeschottet haben, elementar in Frage stellen. Den führenden westlichen Staaten traut die KP überdies, und man muss sagen, durchaus zu Recht, alle erdenklichen Versuche zu, die wieder zugelassenen Geschäftsbeziehungen dafür zu nutzen, die Volksrepublik systematisch zu schwächen und ihren Wiederaufstieg in die Liga der Großmächte zu verhindern. Ja, aus dieser Lage, die sie mit ihren Entscheidungen zur sozialistischen Modernisierung selbst herbeigeführt hat, da zieht jetzt die kommunistische Führung den Schluss, dass es in der Phase des gesellschaftlichen Umbruchs eine Kraft braucht, die mit hartem Griff alle partikularen und feindseligen Interessen zügelt und die damit sicherstellt, dass der erste und eigentliche Nutznießer der Einführung des Kapitalismus die chinesische Nation ist und nicht nur zum Beispiel ein paar Immobilienmakler. Ja, und diese Kraft, die kann selbstverständlich nur sie selbst sein, die kommunistische Partei, deren Programm seit jeher der Dienst an der Nation gewesen ist. Und da möchte ich auch mal darauf hinweisen an der Stelle, dass diesen Schluss jeder Journalist, jeder gute Bürger völlig selbstverständlich findet, wenn es um die eigene Nation geht. Krise, wie hieß es noch im letzten Jahr so schön, durchregieren ist gefragt, Entschlusskraft, Führung. Also auch wenn es sich hier um drei Parteien handelt, die darum konkurrieren, wer die beste Führung hinkriegt. Aber das Prinzip, was in so einer Situation nötig ist, na, das kennt doch wirklich jeder bestens und unterschreibt es. Das sind also die Argumente, mit denen die KP begründet, warum sie die Einführung des Kapitalismus nicht mit einer Änderung ihrer politischen Herrschaftsorganisation verbunden hat und auch fürs Erste nicht verbinden wird. Dass eine Partei regiert und nicht mehrere, ist allerdings, wie ja vorhin schon kritisiert, immer noch keine erschöpfende Auskunft darüber, wie Politik in China heute funktioniert, welche Probleme sie sich definiert und wie sie damit umgeht. Und dafür jetzt noch ein paar Beispiele. Diese KP arbeitet ernsthaft und keineswegs nur zum Schein am Aufbau eines Rechtsstaats. Der ist nämlich erstens ein Funktionserfordernis ihrer neuen Marktwirtschaft im Sinn von, man braucht Rechtssicherheit, was in bestimmten Eigentumsfragen eigentlich passiert und wieder verfahren wird. Und zweitens will sie damit den Reformprozess, den sie ins Leben gerufen hat, wirklich unwiderruflich festklopfen. Der Entschluss zur Marktwirtschaft soll gültiges Gesetz werden und endgültig den Parteidiskussionen entzogen werden. Und genau deswegen, wegen Letzterem, finden die westlichen Staaten, die mit China einen Rechtsstaatsdialog führen, das auch extrem wichtig. Kapitalismus irreversibel machen, Systemfrage festklopfen, an der Stelle sind sie überhaupt nicht für einen demokratischen Diskurs zu haben oder sowas. Das wollen sie schon gerne mal als Gesetz verankert wissen. So viel mal zum Rechtsstaat. Die KP und ihre sozialistische Demokratie, so nennt sie ja selbst ihr politisches System, die sieht sich vor allem vor folgenden Grundfragen. Erstens, Definition einer allgemeinen, eine angemessene Allgemeinwohldefinition zu formulieren und damit die aktuelle Ausformung der Staatsräson zu ermitteln. Und dafür holt sie sich inzwischen private Unternehmer in die Partei. Dazu stärkt sie ihren nationalen Gewerkschaftsbund und sie ruft auch zur Bildung ständischer Interessenvertretungen, zum Beispiel Bauern, sonst was, im Rahmen des staatlich Erlaubten auf. Das heißt, sie sucht nach Wegen, alle möglichen neu in ihrer Gesellschaft entstandenen Interessen zu Wort kommen zu lassen und auf ihre Staatsnützlichkeit hin zu beurteilen. Nur soll das, und das ist jetzt der großartige Unterschied zu uns, im Rahmen einer großen Partei passieren und nicht als Konkurrenz von mehreren. Zweitens stellt sie sich der Unzufriedenheit, die in ihrem Land existiert. Wenn sie sich mit Beschwerden konfrontiert sieht, und das ist durchaus zunehmend der Fall, die Zahl der Arbeitskonflikte und anderer gesellschaftlicher Auseinandersetzungen steigt permanent an. Heute Artikel in der FAZ, zum Beispiel Landkonflikte in China, zunehmende Enteignung, mit denen die Partei umgeht. Dann besteht die erste Option der chinesischen Staatsgewalt im Niederschlagen dieser Proteste, wo immer sie sich rühren. Auch das wird da deutlich beschrieben. Der Einsatz offener staatlicher Gewalt gegenüber dem Volk ist im Zuge der flächendeckenden Ausbreitung marktwirtschaftlicher Prinzipien natürlich nicht geringer geworden, sondern hat ganz im Gegenteil stetig zugenommen. Das ist ein Zusammenhang, den die Freunde der Marktwirtschaft nie so gern erkennen wollen. Wie notwendig Gewalt zu dieser Produktionsweise gehört, die auf lauter harten Gegensätzen beruht. An der Stelle sagt man ja einfach immer nur, ah, das ist schon wieder der chinesische Hang zum Unterdrücken. Auf der anderen Seite versucht die Pekinger Zentralregierung aber auch zu unterscheiden, wo die Beschwerden ökonomischen oder politischen Zuständen gelten, die sie selber als dysfunktional einschätzt. Also Fälle von Sklavenarbeit, die will sie selber nicht haben in ihrem Land. und hat eine Pressekampagne dagegen gestartet. Fälle von unrechtmäßiger Enteignung von Bauern durch ihre eigenen Parteifunktionäre verfolgt sie und stellt es jetzt auch auf eine neue rechtliche Grundlage. Sie versucht also, allgemein gesagt, Systemnötige von unnötiger, bloß persönlicher Brutalität zu trennen. Drittens lässt die Kommunistische Partei ihr Volk, das sie in die marktwirtschaftliche Konkurrenz geworfen hat, bei der Frage nach dem Sinn des Ganzen, wie auch ihrer persönlichen Opfer, nicht alleine. Sie hat inzwischen die tröstende Funktion der Religion neu entdeckt und gesteht vielen, wenn auch nicht allen Sekten, Falun Gong zum Beispiel, Handlungsfreiheit zu. Je mehr im Alltag die Ellenbogengesellschaft um sich greift, legt sie Wert darauf, Gemeinschaftsgeist zu propagieren und greift dabei gerne auf die ideologischen Relikte ihres Kommunismus zurück, harmonische Gesellschaft und so zu. Und sie versorgt ihr Volk mit kulturellen und patriotischen Erlebnissen, die es, kein bisschen anders als bei uns, gerne mitfeiert und mordsmäßig stolz ist auf sein Land, seinen Aufstieg und so weiter. Olympia durfte man das ja letztes Jahr besichtigen. Ja, wenn man das alles widerlich und Chinas Rechtsstaatlichkeit und Politik ebenso gemein herrschaftstechnokratisch wie volksverdummend findet, dann liegt man meiner Meinung nach zumindest richtig. Genau sowas gehört auf Seiten der Staatsgewalt offenbar dazu, wenn man ein System wie den Kapitalismus in sein Land einführt und für den Erfolg der Nation nutzbar machen will. Ja, und an dieser Stelle muss ich natürlich unbedingt noch einen Seitenhieb auf den Westen loslassen. Die westlichen Staatswesen, die sich heute so selbstgerecht ihrer Zivilgesellschaften rühmen, die haben nämlich ihren Weg zu etablierten Weltmächten ganz sicher nicht mit demokratischen Diskursen gemacht. Ein Blick zurück beweist das. Sie haben erstmal kaltlächelnd ganze Arbeitergenerationen verschlissen, Widerstand aller Art, Klassenkampf, regionalen Separatismus und so weiter gewaltsam niedergemacht. Dann haben sie sich nach langen Kämpfen, in denen sie die Protagonisten von Gewerkschaften, SPD und Kommunisten verfolgt und kaltgestellt haben, ein paar Rücksichtnahmen auf die Arbeiter und deren Lebensnotwendigkeiten aufherrschen lassen, um heute, wo die kommunistische Systemalternative nicht mehr existiert, ihren großartigen Sozialstaat flächendeckend zum Abschuss freizugeben. Von Kriegen, faschistischen Sonderetappen und deren erzieherischer Wirkung auf die Arbeiterklasse will ich hier gar nicht erst reden. Zusammengefasst, das theoretisch Unlautere an den entsprechenden Vorwürfen an die Chinesen ist so ungefähr ein Vergleich zwischen Äpfeln und Birnen. Äpfel, das ist ein Land, das damit befasst ist, mit aller dafür nötigen Gewalt den Maßstab des Privateigentums zur gültigen gesellschaftlichen Maxime zu machen und die dazu passende Zentralgewalt herzustellen. Birnen, das sind die Staaten, die genau das die letzten 150 Jahre mit aller Härte durchgesetzt haben, ihre Gesellschaften von A bis Z gleichgeschaltet und jeden Fitzel von Interessenverfolgung auf sich, ihr Recht, ihr demokratisches Prozedere verpflichtet haben und die damit zu Nutznießern der von ihnen geschaffenen Weltmarkt- und Weltordnung geworden sind. So, und deren Protagonisten kommen jetzt her und rechnen China die Vorfrähe, die Unkosten seiner ursprünglichen Akkumulation vor, die ihre Staaten so erfolgreich hinter sich gebracht haben. Und das ist natürlich ebenso selbstgerecht wie verlogen. Letztes Mal zurück zu China. So wie in China geht es also zu, wenn ein Land einen erfolgreichen Aufstieg zur Weltmacht hinlegt. In der Tat, China ist heute das einzige Entwicklungsland, das sich tatsächlich in dem Sinn entwickelt hat, wie es die westlichen Staaten ihren entkolonialisierten Zöglingen seit Jahrzehnten immer so generös verheißen haben. Aus einem rückständigen Land ist ein potenter kapitalistischer Staat geworden, der den etablierten Weltmächten inzwischen auf gleicher Augenhöhe gegenübertritt. Und genau das, das halten sie nicht aus. Dieses Resultat, dass mit der Öffnung Chinas weltmarktfähige chinesische Kapitale und ein dermaßen potenter Staat entstehen, das haben die westlichen Staaten wirklich weder vorausgesehen noch gewollt. Entsprechend widersprüchlich ist ihre Stellung zu diesem Newcomer in ihrer Staatenkonkurrenz. Sie brauchen China für alles Mögliche, als Konjunkturlokomotive, als Käufer von amerikanischen Staatspapieren, sogar als Ordnungsfaktor im Koreakonflikt und sonst wo. Und übrigens auch in ganz besonderer Weise die angefeindete kommunistische Partei, die für Stabilität und Nutzbarkeit dieses Landes gerade steht. Und sie bekämpfen es zugleich, ökonomisch, strategisch und ideologisch. Und diese Stellung, also dieser Widerspruch von zugleich brauchen und zugleich nicht aushalten, die ist wirklich für ständige Kapriolen gut, sei es bei Olympia, bei der Buchmesse, bei der Klimaschutzkonferenz, bei der Währungs- und Korea-Diplomatie oder weiß ich wo, demnächst irgendwo. Soweit zunächst mal für heute. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt nicht das Todreden wahrgemacht, sondern es gibt jetzt noch Punkte zum Anmerken, diskutieren, den Streit vielleicht nochmal aufnehmen. So wie die Kapitalismus bedeutet haben, China, kritisch eigentlich oder wie das ausgerät haben, das eine Politik. Da können Sie zustimmen. Ja. Also ich glaube auch, dass der staatliche Besitz an Grund und Boden dazu überhaupt gar kein Widerspruch ist. Also dazu müsste man ja denken, dass ein Kapitalismus sozusagen nur funktionieren kann oder nur Kapitalismus ist, wenn es daran ein privates Eigentum gibt. In China machen die aber sozusagen den Funktionalismus wahr. Ne? Der Staat stellt den Grund und Boden für alle privaten Unternehmungen auf ihm zur Verfügung. Und hier an diesem FAZ-Artikel konnte man nochmal lesen, was darüber auch an Enteignung zum Beispiel bezogen auf Bauern und sonstiges öffentliches Eigentum zustande kommt. Also die Brutalität ist ja überhaupt nicht geringer, wenn der Staat Eigentümer seines Bodens bleibt, ihn aber für kapitalistische Unternehmungen, sei es Straßenbau als Infrastruktur, aber auch für Gewerbegebiete und so weiter ausweist. Also tatsächlich braucht es dazu meiner Meinung nach nicht unbedingt den Titel privaten Grundeigentums, damit sozusagen die Funktion, die der Boden im Kapitalismus hat, Standort für alles zu sein, wahrnehmen kann. Da sind sie durchaus innovativer Kapitalismus, könnte man ja auch mal so sagen. Mhm. Welchen Unterschied gibt es denn eigentlich jetzt zur chinesischen Politik zu der westdeutschen Erhard-Politik? Ist doch im Endeffekt zu der westdeutschen? Das Wirtschaftswunder von Erhard oder sowas. Mhm. Im Endeffekt hatte der Erhard mit meinem naiven Verständnis etwas die Profite gedämpft, sodass im Prinzip mehr das Wirtschaftswunder, dass also mehr in die Löhne etc. geflossen sind, damit konnten die sich mehr leisten. Und so entstand natürlich ein gewisses nationales Wirtschaftswunder, dadurch, dass die Bundesrepublik nicht ganz so viel Militär ausgibt, wie zum Beispiel Großbritannien oder Frankreich. Ähnlich ist es ja auch so, dass China ja nur ein Zehntel ungefähr ausgibt, was die USA an Militär ausgibt. Und ja, wo würden Sie denn ungefähr so die Unterschiede sehen zwischen diesem ehrlichen Wirtschaftswunder und was ja auch im Endeffekt ein kapitalistisches ist, und dem chinesischen? Ja, ich weiß nicht, ich würde eher sehen, dass es eher gleich ist oder so, oder sehr große Analogien hat. Aber ich kenne mich in China nicht so aus. Ja, also ich fühle mich da sozusagen jetzt etwas falsch angesprochen, weil sich das für mich so anhört, man soll irgendwie einen Vergleich von Wirtschaftswundern machen. Das wollte ich eigentlich jetzt hier gerade gar nicht erzählen. Ich wollte eigentlich mehr erzählt haben, was es für ein Programm ist, eine ehemals realsozialistische Planwirtschaft, ne, mit all ihren eingerichteten Verhältnissen, die jetzt diesem neuen Programm zu unterziehen. Das, also insofern halte ich das jetzt gar nicht für vergleichbar, denn der Punkt ist ja, dass die chinesische KP im Moment tatsächlich erstmal das Programm einer ja, dieser ursprünglichen Akkumulation, der Trennung der aller ihrer Bürger, aller ihrer Bauern und Arbeiter von ihren sozialistischen Ansprüchen, dass sie das macht und dass sie damit gleichzeitig in sowas wie kapitalistische Lohnarbeitsverhältnisse reindrängt. Und diese kapitalistischen Lohnarbeitsverhältnisse sind gleichzeitig das Mittel für eine sehr erfolgreiche Exportoffensive. Ich glaube, das Letztere, das bringt sie überhaupt nur auf den Vergleich mit dem Erhard, weil man eben weiß, dass das deutsche Wirtschaftswunder dieser Zeit bedeutet hat, Deutschland zu einer Exportmacht, Weltmeistermacht und so weiter auszubauen. Ansonsten ist an der Stelle erstmal, außer sozusagen den ganz allgemeinen Sachen, kapitalistische Lohnarbeit als Mittel für Bereicherung und ja, Mehrwertproduktion, sehe ich da jetzt gar keinen Zusammenhang. Ja, das ist ja Unaussage. Ja. Also eben dieser eine Punkt natürlich schon, dass die chinesische Nation sich dazu aufgemacht hat, ihre Produktion für den Weltmarkt und dafür die Benutzung ihres Volks, ne? Dass sie das für das angemessene, entscheidende und gute Mittel ihres Aufstiegs als Nation hält. Also wenn man das jetzt nochmal vergleicht mit so einer Aussage von, das ist ja eigentlich nur so ein kleiner Umweg zu einem, irgendwann landen wir dann mal beim Sozialismus, ne? Dann muss man sich das mal wirklich sozusagen vor Augen führen. Was soll denn das für ein Umweg wohin sein, wenn Hunderte von Millionen Leuten damit beschäftigt werden, Billigschuhe und Billig-T-Shirts und Computermäuse und so weiter für den Rest einer kapitalistischen Welt für einen Appel und ein Ei herzustellen, in einer Art und Weise, die sie kaputt macht und von der sie nicht leben können. Wohin soll das ein Umweg sein? Ein Weg ist es, also natürlich für die Leute, die sich an dieser Arbeit bereichern können. Und es ist ein Weg für den staatlichen Verwalter dieses neuen Standorts. Ja, die haben davon ihren Nutzen. Und das andere ist natürlich der Punkt, dass selbst jetzt diese chinesischen Hungerlöhne, dass die nochmal was Attraktives an sich haben im Vergleich zu den maoistischen Armutsverhältnissen. Ja, das ist bestenfalls eine Auskunft darüber, wie schrecklich das war. Ne? Aber doch nicht über das, was da heute für die Leute rauskommt. Ja, ich will nochmal betonen, also die Entwicklung Chinas tatsächlich oft. Im Moment ist es zwar so, dass die chinesische Bourgeoisie relativ geringen Einfluss hat, aber es gibt immerhin eine ganze Anzahl Unternehmer, die Mitglied davon sind. Ja, natürlich, das formt die Partei auch um. Die Frage steht natürlich, dass das die USA natürlich auch versuchen, die KP zu unterwandern. Das ist natürlich eine Gefahr. Und die zweite, die ich sehe, das wird natürlich auch versucht, sagen wir bei der Olympiade und bei anderen Gelegenheiten, ich sehe, die nationalen Konflikte zu führen, nicht nur China zu spalten. Nicht bei Tibet ist das ja ganz offensichtlich, nicht bei der Olympiade, nicht, dass der Dalai Lama da instrumentalisiert wurde, aber es ist ja erwiesen, dass das die CIA da im Wesentlichen eine Rolle dabei gespielt hat. Und ähnlich ist es ja bei den Uiguren. Mhm. Ja, meine, bevölkerungsmäßig so 10% die Minderheiten aus, wenn die Handschuhe nehmen, hier da in der Mehrheit. Aber es ist doch gelungen, die Uiguren da aufzustacheln, ja. Und obwohl, um den Tibet-Uiguren zu entfachen, obwohl das bringen die westlichen Medien auch nicht. Tibet bis 1950 war einer der schlimmsten Sklavenhalterstaaten in der Welt. Also der Palast des Dalai Lama in Lhasa umfasste 1000 Zimmer, die Mönchskaste hat 1000 Paus gelebt und unter den schlimmsten Verhältnissen. Das wird meist vergessen und natürlich auch von der westlichen Presse nicht erwähnt. Erwähnt. Ja, also zu diesem letzten Punkt, dass der Westen versucht, und das ist ja, da ist ja China nicht sozusagen der erste Fall, dass man versucht, die nationale Minderheitenfrage in seinem eigenen Sinne anzufachen. Da braucht man ja nur an Kosovo und sonst was zu erinnern. Also da, das ist ja in dieser Art erstmal keine Neuigkeit. Was an so einer Stelle natürlich interessant ist, ne, das ist, sich mal zu fragen, ja, wie funktioniert das denn eigentlich? Wieso kann man denn solche nationalen Minderheiten überhaupt zu einem gewissen Separatismus oder Unruhestiftung gegen eine Zentralgewalt aufrufen? Also dazu nur zwei Hinweise. Wenn das so ist, dann ist es immer ein Hinweis darauf, dass es natürlich als allererstes mal ein paar materielle Unzufriedenheiten gibt. Wenn alle Leute glücklich und zufrieden wären, dann kann man die nicht zum Aufruf, zum Aufruhr aufrufen. Das ist mal das Erste. Also da ist dann sozusagen auch was zu bestimmen. Was ist da eigentlich los in Tibet und Xinjiang? Und zu sagen ist, naja, dass auch das Programm einer Entwicklung, einer gleichmäßigen Entwicklung des Landes, ist natürlich untergeordnet worden, dem, was ich eben über die Entwicklung des Kapitalismus in China erzählt habe. Und das hieß für diese großen Westprovinzen zunächst mal, sie sind überhaupt nicht so wichtig wie die Ostküste, die man ja kapitalismusmäßig herrichten wollte, und sind damit erstmal in den letzten 30 Jahren gehörig abgehängt worden. Und jetzt werden sie neu quasi von diesem eigenen chinesischen Kapitalismus neu erschlossen. Und das ist aber quasi vom Standpunkt der Gesellschaften, auf die das dieses Erschließungsprogramm trifft, zum Teil nomadische Bevölkerung, ist das auch nicht einfach nur Friede, Freude, hallo, kommt doch mal zu uns. Ne? Das, so ist es, so wirkt es sich auf die gar nicht aus, sondern als Schaffung einer neuen Unzufriedenheit, als neue materielle Probleme und gleichzeitig als und gleichzeitig werden diese Probleme dann ethnisiert, weil sie nämlich vorgetragen werden von der Han-Bevölkerung in diesen Ländern. So, das ist erstmal die Grundlage und die kann dann vom Westen ausgenutzt werden. Aber diese Grundlage, die sollte man sich doch bitte an der Stelle eben auch mal klar machen. Also in dem Sinn muss man, wenn es sowas wie eine nationale Frage gibt, sich auch mal überlegen, ja, woher kommt denn sowas, diese nationale Frage? Die hat immer sowas, was Soziales an sich und die hat immer den Anspruch eines Staatswesens auf Loyalität an sich. Und an beiden Punkten entstehen jetzt Widersprüche von Seiten der Minderheitsbevölkerung. Also das war das. Und vorher hatten Sie noch was gesagt. Können Sie mich noch mal daran erinnern? Was war das? Habe ich vergessen? Also mit dem Sie was Sie meinen damit, haben gesagt, dass die Gefahr besteht... Ach ja, genau, die Unterwanderung. Das sind amerikanische Unternehmer, die quasi KP unterwandern, wo ich sagen würde, oder wir bleiben einfach auf. Naja, das wäre haben. Natürlich der beste Weg, China als Weltmacht der USA unterzuordnen. Ja, ich wollte noch fragen, würden Sie die Gefahr sehen, für wen? Und also eigentlich, hat der Vortrag ja gerade gezeigt, das weiß man ja auch, dass die KP und dadurch neu entstandene Kapitalisten das schon ganz gut selber besorgen, die Gefahr für die Bevölkerung darzustellen, in Form von. Ja, es gibt, also ich meine, würde es zu weit führen. Es gibt also Beweise, dass Sarkozy zum Beispiel, der französische Präsident, jahrelang in den USA vorbereitet worden ist für die Posten. Und ähnlich ist es mit Obama, nicht wie man den jahrelang vorbereitet hat. Also, aber das wird jetzt zu Einzelheiten und so weit führen. Die Unterwanderung ist eine einfach. Ich sage mal, das chinesische System nach westlichen Interessen mehr auszurichten. Ich meine, ein Punkt liegt natürlich in der Hand. Marx hat damals gesagt, Kapitalismus führt zur Ausbeutung von Menschen und seiner Natur. Was natürlich jetzt gemacht wird, China wird und seine Ressourcen werden verschwendet für Billigartikel der westlichen Welt, wo man halt auf jeden Fall eine Grenze ziehen muss, dass man an diesem Punkt vorsichtig sein muss und sagen, stopp hier. Und das sehe ich halt gerade nicht. Und das ist eigentlich mein größter Kritikpunkt. An was? Und da steuert die, also da sagt halt irgendwie die KP zu wenig, weil gerade Ressourcen, und das hat man in der westlichen Welt gesehen, Peak Oil 78 in den USA und so weiter, seitdem gibt es ja keine Ressourcen mehr. Und die westliche Welt, oder ich sage jetzt, ich rede jetzt von Amerika, muss sich ja im Prinzip ausdehnen sozusagen, um ihre Ressourcen noch zu bekommen. Das ist ja ihre Philosophie. Was China aber jetzt bereitwillig macht, sie greifen ja im Prinzip jetzt auf Ressourcen zurück, die sie über die Jahrzehnte nicht verwendet haben und tun die in so einem gewissen Maße ausbeuten, dass sie aufpassen müssen, dass es nicht zu ihrem eigenen Nachteil geschieht. Und das ist eigentlich mein größter Kritikpunkt an der ganzen Geschichte, an dieser Entwicklung. Mal für mich eine Frage, was sind denn das für Ressourcen? Ja, die Ressourcen eigentlich jetzt zum Beispiel die ganzen Kohlevorkommen, Ölvorkommen und so weiter. Also natürliche Ressourcen, die Holzvorkommen haben vorher exportiert. Die waren Öl exportierendes Land. Also natürlich durch diese riesigen Wachstumsraten und werden erstmal die Energievorkommen, die eigenen, die sie haben, mordsmäßig strapaziert. Sie verwandeln sehr viel Ackerland in Gewerbegebieten, also so, dass sie sich selber schon nach der danach fragen, ob sie in Zukunft noch ihre autarke Lebensmittelproduktion bewerkstelligen können, wenn sie diese Tendenz nicht stoppen. Ausverkauf von seltenen Erden war ja jetzt ständig im Gespräch, ne? Und so weiter. Das kann man so, so sagen. Zunächst mal als Fakt. Ne? Der Punkt ist aber ja der, so wie Sie es gesagt haben, oder du, kommt man ja bestenfalls eigentlich zu dem Dagegenhalten, ja, da muss China aus nationalen Gründen sozusagen aufpassen. Ne? Ja. Gut, jetzt kann man annehmen, so, dass dieser Standpunkt tatsächlich natürlich von der KP vertreten wird. Ne? Das ist quasi ihr immanenter Gesichtspunkt. Den hat sie als Widerspruch zu dem, was sie natürlich auch hat, nämlich es soll Geschäft stattfinden, es soll Export stattfinden, möglichst viel, weil das ist ihr Mittel. Ne? Und insofern hat sie diesen Widerspruch, wie übrigens sozusagen jeder bewirtschaftende kapitalistische Staat. Er löst ihn nämlich auf zugunsten dessen, dass er sagt, das Wachstum ist erstmal das Wichtige. Ne? Und das Zweite ist, ich will dieses Wachstum aber doch nachhaltig gestalten. Daher kommt nämlich dann dieses schöne Wort. Ne? Und deswegen muss ich jetzt doch mal schauen, wie ich mit sozusagen zu viel Verschwendung umgehe. Ne? Ich muss gucken, dass beispielsweise meine Produktion, dass das nicht mehr so veraltete Möhrchen sind, sondern die eben so viel an Öl verbrauchen und Stahl verbrauchen. Ich muss das effektivieren. Effektiv ist nämlich sparsam. Im Endeffekt kommt da mehr raus. Und all diese Gesichtspunkte kennt die chinesische Politik natürlich. Ne? bringt die jetzt sozusagen überein mit dem ersten, aber Wachstum muss auch unbedingt sein. Unter 10% geht bei uns gar nichts, sonst können wir diese ganzen Leute, die da jedes Jahr auf der Matte stehen, nicht einigermaßen beschäftigen. Und ja, da merkt man, wenn man sich da reindenkt, dann ist man plötzlich bei einer sozusagen Bewirtschaftung oder Handhabung von lauter Widersprüchen, die einem diese Produktionsweise und dieses Scheißprinzip irgendwie eingebrockt haben. Das ist es. Aber die kann man unmöglich auflösen, indem man sagt, China sollte da mehr aufpassen. Sondern da muss man an der Stelle schon sagen, wenn man das sagt, dann wird man den Widerspruch immer in irgendeiner Art und Weise weitererhalten. Dann hat man ja eben wirklich nur die KP aufgefordert, sozusagen auf ihre nationale Bewältigung des Widerspruchs zu achten. Aber nicht den Widerspruch aus der Welt zu schaffen. Das ist das Problem. Ja. Also das ist mal das eine Problem, und das zweite, dass ich es auch ein bisschen unangemessen finde, also sozusagen bei aller Relevanz des Ressource-Natur-Gesichtspunkts zu sagen, ja, das ist für mich der wichtigste, wo man doch merkt, dass sie erstmal ihr ganzes Volk als Ressource fürs Wachstum verheizen. Das finde ich an der Stelle so wirklich so brutal hart, ne? Ja, also vereinfacht mal gesagt, der Kapitalismus lebt von Ressourcenverbrauch und Ressourcenverschwendung. Er untergräbt, den Produzenten und die Natur, wie es der Marx gesagt hat. Die Dauer nicht so weitergehen. Das ist Das ist ja eine ganz andere Frage. Das sehen ja die maßgeblichen Interessenten und diejenigen, die es sagen haben, auf der Welt offensichtlich ganz anders. Ne? Man kann jetzt ja nur sagen, dem sollte mal das Handwerk gelegt werden. Ne? Aber dieser Punkt, der Kapitalismus als Produktionsweise untergräbt den Produzenten, also den Arbeiter und die Natur. Also da würde ich doch immer gerne eigentlich beide genannt haben. Denn die Natur ist ja für sich so betrachtet eben auch kein Subjekt in der Angelegenheit. Der Mensch schon. Ich habe eine Frage, welche Vorstellung vom Sozialismus gibt es denn innerhalb der kommunistischen Partei? Gibt es überhaupt noch, wie weit wird da diskutiert? Wie weit wird zum Beispiel dieses Überfall auf Vietnam oder sowas kritisch gesehen? Also gibt es wieder so eine Tendenzen, zu einer Sozialismus, also auch auf theoretischem Gebiet, zu einer Sozialismusvorstellung zu kommen. Und wie sehen die ungefähr in China aus? Also ich muss da jetzt an der Stelle mal ganz einfach sagen, ich bin keine Sinologin, ne? Ach so. Ich kann gar kein Chinesisch. Und insofern kann ich auch diese Diskussion in der Partei nur so weit mitverfolgen, als da mal irgendwas hier übersetzt wird und nach hier kommt an relevanten Sachen. Ne? Aber von dem, was ich dazu gelesen habe, sieht das sozusagen enorm betrüblich aus, weil eigentlich die Partei sich sehr einig ist im Prinzip, dass man nämlich nicht zurück will hinter das, was man da 1978 eingeführt hat ins Land, dass man natürlich alle möglichen Auswüchse bedauert und das als Fragen des Tempos und der Verträglichkeit also in so einer Art und Weise diskutiert. Ne? Vielleicht jetzt nochmal zu der Frage mit dem Unterwandern. Ne? Also das ist natürlich sozusagen eine Anerkennung des neuen Prinzips, kapitalistische Interessen sollen bei uns ausschlaggebend gelten, wenn man die früher verfemten Privateigentümer und Unternehmer offiziell in die Partei aufnimmt. Ne? Insofern kann man ja wohl nicht von Unterwandern reden, wenn die Partei diese Leute einlädt, ne? Als sozusagen Stütze ihrer neuen Gesellschaft, auch entsprechend ihre Interessen zu repräsentieren. Das ist ja dann kein Verhältnis des Unterwanderns. Sie lädt sie eben ein, sie will das haben. Unternehmer sind heute die neuen Vorzeigefiguren in China, so wie es früher mal der selbstlose Soldat Lai Feng oder sonst irgendjemand war. Ne? Also das sollte man erstmal so zur Kenntnis nehmen. Und das Zweite ist, aber um trotzdem Ihrem Einwand sozusagen einen gewissen Raum zu geben, die Partei oder damit ist natürlich klar, dass ich an der Rolle der Partei, wie ich sie vorher gekennzeichnet habe, sie ist die nationale Bewahrungskraft. An der wird sich was ändern. Das hat jetzt aber nichts mit, hier wird ein kommunistisch gesonnener Haufen, der wird unterwandert. Darf man sich das nicht vorstellen. Aber diese strikte, wir müssen alle Interessen zügeln und sie beziehen auf den Fortschritt der Nation. Dieser Standpunkt, der wird möglicherweise tatsächlich tangiert. Also, ja, unterwandert meine ich, das hat man gesehen bei den Nobelpreisträgern. Nicht? Da kam zum rechten Zeitpunkt, das war nämlich, als das Massaker am Tiananmenplatz war, kam der aus den USA, New York, der Columbia-Universität nach China. Ja. Ja, das, also solche Einzelbeispiele, da gebe ich Ihnen ganz locker recht, dass die Amis haben natürlich permanent irgendwelche Leute, die sie da einschleusen wollen und regen sich auf, dass sie da keine NGOs und Missionare sind da unterwegs in China und das und jenes, keine Frage, was sie da alles versuchen. Ne? Aber trotzdem muss man ja feststellen... Man soll die Geheimdienste nicht unterschätzen. Nein, keinesfalls, auf gar keinen Fall. In Kiew, die Leute haben 8 € Tagegeld bekommen. Ja. Da geht eine ganze Menge auf, aber man muss sich eben auch klar machen, wie gesagt, ja, warum geht das? Ja, weil in der Ukraine eben die Leute nichts zu beißen haben und weil die sich dann für 8 € von der fremden Macht anheuern lassen. Ich meine, sowas muss ja nur auch mal gegeben sein. Und da muss man ja zuerst mal sagen, ja, wie ist es denn dahin gekommen? Das war ja wohl... Das sind ja alles Sachen, die diese Staaten aus ihren Kalkulationen erstmal selber so herrichten. Entschuldigung, und wie weit gibt es eben solche Sachen, wenn man zum Beispiel in Orten eine sehr große Tallage hat oder sowas, dass man sowas über solche Konzepte überhaupt mal nachgedacht wird, wie kostenloser Nahverkehr oder sonst irgendwas, gibt es, sagen wir mal, gut, wenn kaum was über Sozialismus diskutiert wird, gibt es. Das kann ja manchmal sehr effektiv sein, einfach mal einen kostenlosen Nahverkehr für eine Stadt. Das ist ja, gibt es solche Experimente, gedankliche Experimente oder irgend sowas, dass sowas umgesetzt wird, nur mal um ein Beispiel zu nennen, die mal ja, ein bisschen von dem normalen 0815, also sozusagen mal diesem nachholenden Kapitalismus, mal wegkommen. Also, fällt dir da irgendwas ein? Ja, also diese chinesische Stadtplanung, die ist schon sozusagen sehr darauf geeicht, eigentlich den Kapitalismus zu kopieren. Ja, muss man leider sagen. Ne? Also die ist einerseits beeindruckend da drin, als sie durchaus sozusagen echt eine richtige Planung von Städten, und man muss sich das wirklich so vorstellen, dass da Städte innerhalb von 10 Jahren wachsen die im millionenmäßig in Ringen sozusagen in die Breite, und es wird alles tatsächlich vorher geplant, und die können jetzt schon sagen, im Jahr 2020 soll das so und so aussehen. Ne? Und es ist auch nicht richtig, sich jetzt die chinesische KP als einen Haufen sozusagen wild gewordener Neoliberaler vorzustellen, die einfach nur noch der Konkurrenz des kapitalistischen Wachstums überall recht geben. So sind die überhaupt nicht drauf. Beispielsweise gibt es da eine Initiative, die heißt, man muss das Wachstum der Megacities an der Ostküste unbedingt sogar vielleicht zurückdrängen. Und man muss sehen, dass diese Leute wieder in akzeptablen, mittelgroßen Städten im Land leben können. Ne? Man will nicht auf Dauer diese hunderte Millionen von Wanderarbeitern durchs Land vagabundieren haben. Das ist nicht so ungefähr, ist uns alles egal, Hauptsache das läuft. Aber andersrum wird gedacht. Erstmal muss das sein, weil China sich nur auf diese Art die Mittel erwirtschaften kann, dass es dann den Kapitalismus ein Stück ausdehnt ins Landesinnere. Ja, und nur wenn es das macht, kann es das und das machen. Also insofern wird dem Kapitalismus, der Akkumulation, dem freien Unternehmertum immer Recht gegeben. Das ist, also, die sind von der Vorstellung her, nach sowas haben sie ja, glaube ich, gefragt, durchaus sozialdemokratisch. Die sind nicht, macht doch alle, was ihr wollt, wir gucken dann und hauen drauf. So überhaupt nicht. Aber das Prinzip ihres Vorgehens ist, dass wir müssen sozusagen ausgehend von dem, was wir erwirtschaften, und das Erwirtschaften ist immer sofort Rentabilität, sogar bezogen auf den Weltmarkt. Das ist das Kriterium. Und wenn man das macht, dann fängt man an, das sozusagen zu planen. Das ist übrigens auch der Inhalt dieser 5-Jahrespläne, die es jetzt noch gibt, interessanterweise. Dass man sein Wachstum, seine Rentabilitätsfortschritte, die Ausdehnung der Akkumulation wirklich planmäßig ins Landesinnere und inzwischen auch übrigens als Kapitalexport planmäßig in alle Welt. Das ist der Inhalt des Plans heutzutage, dass man das so betreibt. Zusammenschluss, große Fusionen von Airlines zum Beispiel, damit man eine schlagkräftige Luftfahrtindustrie kriegt und so ein Zeug. So machen die das. Hm? Und was sind dann so die Kriterien, um zum Beispiel die Großstädte ins Landesinnere zu machen? Also ich könnte mir zum Beispiel... Die stellen zum Beispiel ganz einfach fest, dass Peking, das ist inzwischen eine 14-Millionen-Stadt, die aber quasi ungünstig angesiedelt ist, dass sie bei dieser Stadt keine Wasserversorgung mehr hinkriegen. Dass, wenn sie das machen, also die Stadt ist ja jetzt schon einige Jahre so groß, dann bedeutet das, dass der Grundwasserspiegel in diesem Becken da permanent abgesenkt wird. Wenn man das macht, bedeutet das, dass die Flächen erodieren, verwüsten. Also da findet Verwüstung im ganz großen Maßstab statt. Ne? Also ist man dabei, erstens dorthin ganze Flüsse quasi umzuleiten, damit man überhaupt die Pekinger Bevölkerung in Zukunft mit Wasser versorgen kann. Auf der anderen Seite, wie gesagt, möchte man vermeiden, dass es weiter so ein Wachstum dieser Megacities da gibt und versucht dafür, mittlere Städte im Hinterland ans Wachsen, aber ans kapitalistische Wachsen zu bringen. Und umgekehrt, also wenn man es mal unter... China ist ja sehr gescholten worden für seine Klimapolitik, nimmt. Umgekehrt versuchen sie in ganz massivem Maß regenerative Energie ans Laufen zu bringen, sind die größten Windräder und Solarzellen nicht nur Produzenten, sondern auch Verwender inzwischen auf der ganzen Welt, haben damit ja auch schon wieder ganz schrecklich unserer deutschen Industrie irgendwie den Rang abgelaufen. Und wenn man an sowas auch denkt, dass sie wirklich versuchen, ihre Wüste zum Ackerland umzuformen und wieder mit Aufforstungsmaßnahmen überhaupt die einzigen, soweit ich weiß, auf der ganzen Welt sind, die in relevantem Maß im Moment Wald anpflanzen, während sie nur abholzen. Ne? Also dann wirft das ein Licht darauf, dass man durchaus sagen kann, ja, das ist tatsächlich sowas wie der Versuch, kapitalistische Produktionsweise mit dem ganzen Ziel, wofür das gut ist. Ne? Ein vollkommen ein Wachstum, was nicht zur Versorgung der Leute dient, sondern der Bereicherung der freigesetzten und inzwischen anerkannten privaten Interessen. Aber dieses Wachstum wirklich nachhaltig und fast planmäßig hinzukriegen, das ist irgendwie ein irrsinniger Widerspruch. Aber diese Chinesen, die machen das so. Und das ist, wenn man das auf das Land bezieht, haben diese Programme eine ungeheure Wucht. Also ich bin durchaus schon ein bisschen rumgekommen in der Welt und wenn man das sieht, was da an sozusagen Begrünung und Verwandlung von Wüste in Ackerflächen und sowas stattfindet, das ist tatsächlich eine beeindruckende Geschichte. Das Blöde ist nur, ja, wofür macht man das dann eigentlich? Ja, dafür, dass dann da hinterher Leute unglaublich Gemüse und Radieschen züchten, um das wieder auf einem Markt unter tatsächlich verschwenderischen Bedingungen an den Mann zu bringen. Also das ist wirklich so ein abstruses kapitalistisches Programm. Ja, meine andere Frage, wie schätzen Sie denn unter diesen Bedingungen dieses Staudammprojekt ein? Ja, das Staudammprojekt, also Yangtze meinen Sie, Drei-Schluchten-Staudamm, der hat jetzt immanent vom chinesischen Standpunkt aus betrachtet, hat er einfach drei ganz wichtige Gründe. Der erste ist, der Yangtze wird schiffbar gemacht und das ist halt eine unglaubliche Wasserader, man könnte vielleicht sagen, vergleichbar dem Rhein, und da weiß man ja jetzt seit dem Lorelei-Vorfall, was das heißt, wenn so eine Wasserader geht oder nicht geht. Ne? So, also das wäre die eine Sache, den Yangtze schiffbar machen. Die zweite Sache ist, die großen Überschwemmungen zu vermeiden und umgekehrt Wasser für Bewässerungswirtschaft, also das muss man eben auch wissen, in China ist fast aller Ackerbau bewässert werden, ist kein Regenfeldbau, wie in unseren Breitengraden. Das für diese beiden Sachen, Regulierung der Überschwemmungen und Bewässerung von nördlich gelegenen Gegenden, da will man ja auch sehr viel umleiten im Norden, zu gewinnen, ist das Zweite. Und das Dritte ist natürlich Energie, also die ganzen Stromprojekte, die damit verbunden sind. Also vom Standpunkt einer solchen des Verwalters einer kapitalistischen Wirtschaft ist dieses Projekt fast unwidersprechlich wichtig. So muss man sagen. Und entsprechend ist es in Gang gesetzt worden, als alle Überlegungen, ökologische Überlegungen, Umsiedlungshärten und so weiter spielen gemessen an diesen Vorteilen, die der Staat für sich sieht, einfach keine Rolle. Das ist eine Logik, die kennt man aus anderen Ländern auch. Da insofern, die ist nichts Besonderes. Was auffällig ist, dass dieses Projekt die Chinesen inzwischen quasi selber machen konnten. Die Finanzierung durch die Weltbank und Kanada und so weiter, die ist ja zurückgezogen worden. Dann haben sie gesagt, wir machen es selber und können es auch. Und dass sie es auch von der Technik her leisten können. An sowas zeigt eben eine Nation auch, zu was sie fähig ist. Und auf diese Demonstration ist es ihnen vielleicht auch noch ein bisschen angekommen. Da spielen eben die Millionen armen Bäuerchen, die da rumgelebt haben, die spielen an so einer Stelle eben keine Rolle. So geht es eben zu in einer solchen Nation. Ja, da kann ich ja jedenfalls zum Schluss nochmal dazu aufrufen, über solche Sachen, also die Prinzipien dieser Marktwirtschaft, aus denen sowas alles rauskommt, und natürlich auch die Prinzipien der Staatenkonkurrenz. Also dafür ist das, was China macht, jetzt alles immer gedacht. Es soll Mittel sein dafür, den Aufstieg, den Wiederaufstieg dieser Nation zu bewerkstelligen. Das ist wirklich ein ganz kurzschlüssiger Zusammenschluss, den diese Nation dahin kriegt an der Stelle. Und diese Sachen, die wird man ja sicher hier gerne diskutieren in anderen Zusammenhängen. Das wäre das Erste, also in dem Sinn dazu und Lektüre von Gegenstandpunkt, der sich damit ja auch an allen Ecken und Enden dieser Welt befasst, aufrufen. Zweitens natürlich nochmal Werbung für mein Buch machen, das außer diesen Sachen viele, viele andere Sachen abhandelt und natürlich in einem ganz anderen Genauigkeit und Umfang abhandelt.